Hallo und herzlich willkommen zum 134. Concast Themenpodcast. Wie im letzten Themenpodcast besprechen wir heute eine neue Bandveröffentlichung, nämlich Zero's Tea Time Band 2, der neue Band des Spin-Offs rund um den titelgebenden Zero, Bourbon, Rei Furuya, Toro Amuro, der Mann mit den drei Gesichtern. Und an meiner Seite heute, ich bin der Lasse, sind der Olli. Hallo Olli. Hallo, ich wünsche euch einen, ja, entspannten Tag. Und die Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo zusammen, perfekt zur Teezeit befinden wir uns gerade hier im Podcast. Ganz genau. Am 18. Oktober 2018 ist der Band des Spin-Offs in Japan erschienen und jetzt am 3. März 2021 ist er bei uns in Deutschland erschienen. Ungefähr 2 Monate nach dem ersten Band und in diesem Rhythmus soll es ja auch weitergehen. Wenn wir uns den Band von Zero's Tea Time 2 genauer ansehen, dann erwartet uns Toro Amuro, wie immer, auf dem Cover. Diesmal, in seinem ersten Auftritt, hatte er ja seinen Sicherheitspolizisten-Outfit und hat uns mit einer Waffe bedroht. Diesmal ist er als Kellner im Café Poirot gekleidet, also seine Identität als Amuro tatsächlich, in der wir ihn ja auch kennengelernt haben, erstmalig. Trägt er die Schürze des Café Poirot und serviert uns eine schicke Torte mit einer Miniatur des Café Poirot und der Direktei Mori drauf als Keks und Conan und der Captain, die Katze, die wir auch aus dem Hauptmanga kennen, auf einem schönen, lecker aussehenden Früchtekuchen. Detektiv Conan oben ganz in der Ecke mit dem deutschen Logo, Takahiro Arai und Original Story Cooperation Doppelpunkt Gosha Oyama. Die Schrift des Covers ganz in Orange gehalten, entsprechend des japanischen Vorbilds. Wobei ich finde, dass wenn man sich das japanische Cover ansieht, das kann man zum Beispiel tun auf konwiki.org, da kann man immer die Cover vergleichen, dann finde ich fast, dass die 02 oben in der Ecke ein bisschen, zumindest auf dem gedruckten Cover, auf dem digitalen Cover von Egmont, sieht man es besser, aber auf meinem gedruckten Exemplar verschwimmt die 02 fast ein bisschen mit den Backsteinen im Hintergrund. Nun ja, Egmont Manga Logo in Orange gehalten und auf dem Buchrücken exakt wieder dasselbe. Der Amuro diesmal auf dem Buchrücken geht nur so ein kleines bisschen über auf das Rückenbild, also es ist wieder ein kleines bisschen Überhang, was sich vermutlich nicht ganz so vermeiden lässt. Und auf dem Buchrücken haben wir nochmal alle relevanten Infos, die auch auf dem Cover stehen. Mir fällt gerade auf, dass hinten drauf ja Mystery steht. Ich finde das irgendwie witzig, dass das tatsächlich in die Kategorie Mystery eingeteilt wird. Ja, tatsächlich. Wahrscheinlich einfach, damit man es in den Buchläden, damit die Angestellten es in den Buchläden neben Detektiv Conan stellen, vermute ich mal. Interessant. Ich finde das deutsche Cover wie beim letzten Mal auch besser als das japanische, weil ich es bei den ersten beiden japanischen Covern eher störend finde, dass da an der Seite, beziehungsweise im japanischen von Zero's Tea Time Band 2, dieses Detective Conan Zero's Tea Time, der internationale Titel, mit so einer schwarzen Box da reingeklatscht wurde, wenn man sich die japanischen Cover ansieht. Ich finde das so ein bisschen störendes Element und auch das Detektiv Conan Logo ist nicht speziell eingefärbt auf den japanischen Covern. Im deutschen, im ersten Band ist das Conan halt blau und hier ist es orange. Im japanischen ist es immer rot, was je nachdem mit welcher Farbe es zusammenspielt besser oder schlechter funktioniert. Im ersten und dritten Band, da sind die Zero's Tea Time Schriftzüge und so alles blau und grün. Das passt ganz gut zusammen, aber hier in diesem Fall das Orange und das Rot und das Blau des Originallogos passt nicht so ganz so gut zusammen. Deswegen finde ich insgesamt das deutsche Cover ein kleines bisschen schicker zum Ansehen. Ich finde auch, dass bei dem deutschen Cover es nicht so gequetscht wirkt. Also wenn ich mir das japanische im Wiki halt ansehe, haben wir einmal, wie du gerade gesagt hast, den Detektiv Conan, das japanische Logo, dann diesen schwarzen Kasten mit Zero's Tea Time, dann kommt ja nochmal der Titel des Bandes dazu, also Zero no Tea Time Mu, und ja, dann rechts noch da die die Autoren und so. Ich finde, das ist ziemlich viel, ja, Schriftzeichen. Bei uns im Deutschen ist es halt nur oben links auch das Detektiv Conan, aber einmal eben in der passenden Farbe. Und ich finde, es ist auch so klein gehalten. Also es ist zwar da, aber es stört jetzt nicht groß in diesem Weiß, wo es drauf gedruckt ist. Und so finde ich, sieht man mehr von dem Amuro, der hier so präsentiert wird, als ja, wenn dann da rechts und links überall noch so Schriftzeichen zu sehen sind. Es ist ja tatsächlich auch verglichen jetzt mit dem ersten Motiv auch ein recht buntes Motiv durch diese Torte mit den verschiedenen Farben. Wenn man dann noch beachtet, dass im Japanischen da noch mehr verschiedene Farben drin sind, dann wird es halt irgendwann zu überladen, was verschiedene Farben angeht. Und so finde ich das im Deutschen ganz gut mit den beiden Hauptfarben, mit der blauen Schürze und dem orangenen halt, was komplementär wirkt und dann halt sozusagen diese Torte als Mittelpunkt. Eine Kleinigkeit, die mir gerade auffällt, ist, dass das Egmont-Manga-Logo sich geändert hat vom vorläufigen Cover des deutschen Manga zum tatsächlichen. Denn in den vorläufigen Covern ist das Egmont-Logo klassisch schwarz auf weiß, aber für den fertigen Band haben sie sich wie bei Zero's Tea Time Band 1 dazu entschieden, auch das Egmont-Manga-Logo im selben Orange zu halten, was natürlich das verhindert, was wir gerade beim japanischen Manga gesagt haben mit den vielen Farben. Deswegen hier mehr Einheitslook, was aber auch ganz nett ist und ich nehme an, das werden sie dann bei den zukünftigen Covern auch beibehalten. Wenn wir auf die Rückseite des Bandes sehen, wie gesagt, Mystery, wie auch schon Band 1, naja, was vermutlich würde eher Slice of Life passen, aber vermutlich will Egmont Manga das lieber neben Detektiv Conan im Regal haben, damit Leute das sehen, die in der Conan-Abteilung nachgucken und denken, oh, das nehme ich mal mit. Das lang erwartete Detektiv Conan Spin-off, die Tagline des Manga. Zero, der Mann mit den drei Gesichtern, hat mal wieder alle Hände voll zu tun, denn im Café Poro finden sich neue Gäste ein. Wir lernen Azusa Inomotos Bruder kennen und auch ein gewisser FBI-Agent, in Klammern kräftig gebaut und ein begnadeter Fahrer, Klammer zu, gibt sich die Ehre, Punkt, Punkt, Punkt. Was mich ein kleines bisschen daran stört, ist, dass wir Azusa Enomotos Bruder ja nicht kennenlernen in diesem Band, sondern wir sehen ihn wieder, wie im Prinzip auch Camel, denn Azusa Enomotos Bruder Sugihito Enomoto tauchte natürlich schon in Detektiv Conan Kapitel 641 und 642 auf. Damals, wer könnte diesen unfassbaren Zwei-Kapitel-Fall vergessen? Ja, vielleicht so mancher, aber wir lernen ihn hier im Prinzip nicht kennen, sondern er gibt sich auch die Ehre. Ist eine kleine Spitzfindigkeit, aber ich bin tatsächlich darüber gestolpert beim Lesen. Ich nehme mal an, es ist einfach viel zu lange her, dass wer auch immer das geschrieben hat, also ich persönlich habe jetzt auch nicht an diese zwei Kapitel gedacht, weil es einfach bei mir persönlich auch schon zu lange her ist, dass ich den Conan-Band, sag ich mal, gelesen habe. Also es ist ja schon seit dem besagten Band ist ja schon eine Ewigkeit an Zeit vergangen. Und ja, deswegen war ich hier ja etwas überrascht, den Bruder zu sehen, aber ja, wie gesagt, wir haben ein riesiges Wiki, wo das alles drin steht und da wird dann auch eben drin stehen, dass wir ihn schon eigentlich kennen sollten, aber ja, wer weiß, wie es in der Egmont-Redaktion abläuft, wer das entsprechend geschrieben hat. Vielleicht wurde der Text aber auch für ja allgemeine Leute geschrieben, dass eben Leute, die Conan eben nicht kennen, darauf dann, für den ist es ein neuer Charakter. Ja, man weiß es nicht. Oder im Egmont Verlag selber wissen sie auch nicht, wer es in welchen Bänden überall vorkam. Dann könnte man ja aber auch sagen, dass wir den FBI-Agenten, der kräftig gebaut ist und gut fahren kann, hier kennenlernen. Ja, also, aber vielleicht ist es auch so, weil der FBI-Agent als präsenter gilt als Azuzas Bruder. Aber das ist ja für den neuen Fan, der das nicht kennt, den du gerade skizziert hast, dann ja im Prinzip egal. Ja, Vielleicht wollten sie auch Wortdoppelungen vermeiden, dass sie nicht, ja, wir lernen den kennen und außerdem den auch, vor allen Dingen. Also, Was mir noch auffällt, ist halt, dass die Reihenfolge halt falsch. Also ich weiß nicht, das ist jetzt auch nur was, was mir auffällt, nachdem ich den Band gelesen habe. Aber ich finde es irgendwie komisch, dass sich jetzt hier dazu entschieden wurde, zuerst die Begegnung mit dem Bruder zu benennen und danach erst die Begegnung mit dem FBI-Agenten, weil das ja im Buch selber andersrum ist als im Manga selber. Und ja, weiß ich auch nicht, warum sie sich dafür entschieden haben. Also das ist aus dem japanischen Original übernommen. Da ist die Reihenfolge tatsächlich auch so rum. Nur eben, dass da im Japanischen steht da im Prinzip der Bruder von Azusa, die im Café Pro arbeitet und ein FBI-Agent und dann, und das ist auch mit den Klammern, tauchen auf. Also Azusas Bruder und ein FBI-Agent, Klammer auf, tauchen auf. So ist der Satz da im Japanischen. Das heißt, die Reihenfolge ist daher, begründet sich dadurch. Nur eben das mit dem, dass man hier unterscheidet zwischen Kennenlernen und auf und gibt sich die Ehre. Naja, wie gesagt, es ist Sind da, Kleinigkeiten, ne? ja, da, davon geht die Welt nicht unter, aber wir kennen Sugihito Enomoto schon. Der arme Sugihito. Niemand erinnert sich an ihn. Auch damals toll. Ich habe das natürlich, als es im Wiki eingetragen wurde, auch nochmal nachgeguckt. Auch schöne Entscheidung damals. Das ist ein Zwei-Kapitel-Fall. Das erste Kapitel ist das letzte Kapitel von Band 61 und das zweite Kapitel des Falls ist der erste Kapitel von Band 62. Toll, so ein Zwei-Kapitel-Fall auch noch durch Bände zu teilen. Richtig, richtig gut. Wenn wir den Zero's Tea Time Band aufschlagen, dann sehen wir erneut Toru Amuro in Schwarz-Weiß, wie beim letzten Mal auch schon. Detektiv Conan, Zero's Tea Time, Takahiro Arai und auch wie beim letzten Band jetzt hier der Schriftzug in deutscher Sprache und nicht wie auf dem Cover in Englisch. Hier steht nämlich Originalkonzept in Kooperation mit Gosho Aoyama. Dann haben wir auf der nächsten Doppelseite wieder die Charaktervorstellung, die wir ja auch schon im ersten Band hatten. Allerdings wurde sie um ein paar Charaktere erweitert, eben die hinten auf dem Cover, auf der Rückseite, den angesprochenen Sugihito Enomoto und André Kemmel erweitert und auch der Captain gibt sich jetzt hier die Ehre in der Inhaltszusammenfassung. Ja, und Haru, der Hund von Amuro, ja auch, ne? Ja, tatsächlich, auch wenn wir ihn schon im letzten Band kennengelernt haben, aber da durfte er noch nicht in der Charakterverzeichnung vorher vorkommen. Was ich auch irgendwie komisch finde, weil Haru, den wir im Band kennenlernen, ist dann aber im Band noch nicht drin in der Charaktervorstellung ganz am Anfang. Und hier jetzt aber die Charaktere schon, aber das kann natürlich daran liegen, dass Haru ein Original Character ist von Zero's Tea Time und Sugihito Enomoto und André Kemmel nicht. Ich fand auch sehr schön, dass hier die Charakterbeschreibungen ein klein wenig ergänzt wurden, beispielsweise bei Midori Kuriyama, war ja, steht ja, arbeitet als Sekretärin in Erikisakis Kanzlei, das kennen wir ja schon, aber jetzt steht hier, sie hat sich vorgenommen, nie wieder bei Toru Amuro mitzufahren. Und ich glaube, dieser Satz ist tatsächlich neu und spielt auf den Band 1 an. Dieser Satz ist in der Tat neu. Ja. Ich frage mich immer, wenn ich mir diese Bilder angucke, wer die Bilderauswahl macht für die Charakterbeschreibung. Das Bild von Kamel und auch das Bild von Kasami, die sind irgendwie ein bisschen skurril. Ich fand das ein bisschen komisch für eine Charaktereinführung, bei Kasami ein Bild zu wählen, wo man seine Augen nicht mehr sieht. Und bei Kamel ist das ja auch irgendwie ein komisches Bild, finde ich zumindest. Das hat mich irgendwie ein bisschen irritiert. Gerade wenn man schreibt, ein grimmig aussehender, kräftig gebauter und lediger FBI-Agent und dann ist da so ein halb verschreckter Camel abgebildet, finde ich das irgendwie ein bisschen skurril. Was vielleicht sogar der Sinn sein könnte, weil Könnte sein, ja. auch bei Haru wird ja nicht unbedingt das schmeichelhafteste Bild, beziehungsweise das unkomödiantischste Bild, was sie hätten wählen können, eingeblendet. Ja, vielleicht ist das auch der Sinn dahinter. Dass Shuichi Akai hier wieder vorkommt in der Charaktervorstellung, finde ich auch ein bisschen komisch, weil, naja, Im Band 1 haben wir ihn zumindest im Hintergrund noch einmal gesehen und beziehungsweise das erste Kapitel hat ja ein bisschen deutlicher Bezug auf Akal genommen. Hier in diesem Band ist das aber nicht mehr so wirklich der Fall. Nun ja, ist vermutlich einfach ein Überbleibsel. Und wir haben natürlich noch die Charaktereinführung von Toru Amuro separat in einer, diesmal einer Tafel, die Amuro hält. Was im ersten Band war es ja einfach nur so ein Kasten, was neben der Zeichnung von Amuro war. Hier hat man aber tatsächlich ein Shonen Sunday Cover-Motiv wiederverwertet. Auf der Tafel stand ursprünglich etwas anderes drauf, eben wegen Shonen Sunday auf dem Cover. Aber hier hat man es dann für die Charaktervorstellung von Amuro wiederverwertet, was ganz nett ist, auch wenn wir es nur in Schwarz-Weiß bewundern dürfen. Ja, aber ich finde, es sieht sehr gut aus so mit der Tafel. Hat mich so an diese Kaffeetafel erinnert von ja, Cafés, wo man das Menü draufschreibt, die man draußen aufstellt. Von daher fand ich das hier war eine sehr schöne Auswahl. Ja, und vielleicht wegen Shuichi, was du gesagt hast, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass man ihn mit reingenommen wegen dem Codenamen Rai, den er früher hatte, weil man den im ersten Kapitel braucht, um da einen Joke nachzuvollziehen. Ja, das stimmt wohl. Würde ich Olli zustimmen. Das könnte gut angehen. Auf der nächsten Seite finden wir die Kapitel, das Kapitelmenü, aus dem wir ein Kapitel für uns auswählen dürfen. Menü 02. 10 Kapitel wieder wie im ersten Band enthalten, was bedeutet 12 Seiten weniger, denn das erste Kapitel der Serie hatte 24 Seiten. Alle anderen haben nur 12, beziehungsweise wenn Farbseiten dabei sind, minimal mehr. Aber im unterm Strich haben wir ein bisschen weniger Inhalt noch als im ersten Band, wo es ja auch schon eher so ein bisschen wenig Inhalt war. Aber nun gut. Gehen wir über darin, den Inhalt genauer zu analysieren. Und über die ersten paar Kapitel erzählt uns jetzt Wiebke etwas. Dann starte ich mit dem ersten Kapitel. Und zwar heißt das Kapitel ganz zwanglos. Und wir starten in einer Bar. Und die Bar könnte dem einen oder anderen von euch schon bekannt sein. Das ist nämlich die Blue Parrot Bar, in der auch Kaito Kid so manchen Diebstahl plant. Und in dieser Bar treffen sich Kasami und Amuro am Abend, offensichtlich nach getaner Arbeit. Und wenn man dann weiterblättert, kriegt man auch direkt erstmal eine große Seite, ehe es dann direkt weitergeht. Und zwar scheinen die beiden an diesem Abend Kasami selber zu feiern. Das ist etwas, was aus den ersten Gesprächen hervorgeht. Und deswegen bittet Amuro Kasami darum, das Ganze zwanglos zu gestalten und übermäßige Höflichkeiten sein zu lassen. Es kommt zuvor aber bereits zu einer Szene, in der Kasami ein Getränk bestellen möchte und dabei ein Whisky-Soda bestellt mit Whey-Whisky, wobei er dann eine negative Aura oder negative Reaktion von Amuro spürt. Das ist dann die Anspielung, für die wahrscheinlich Chuichi vorher bei den Charakteren erklärt wurde oder eingeführt worden ist. Und nach dieser komischen Reaktion seitens Amuro entschließt sich Kasami dann dafür, doch lieber einen Bourbon zu bestellen. Dann scheinen die beiden eine schöne Zeit zu haben und Kasami scheint viel zu trinken, sodass er schlussendlich leicht angeschickert ist und sich Gedanken über seine Beziehung beziehungsweise viele Gedanken über Amuro selber zu machen. Man erlebt also das Gespräch vor allem aus Kasamis Sicht und erlebt seine Gedanken zu Amuro direkt, ohne dass man weiß, was Amuro selber denkt. Und am Ende kommt es dann zu der Situation, dass Amuro ihn, als er ihn nochmal beim Vornamen, also nicht förmlich anspricht, ihn plötzlich böse oder irritiert anstarrt und dann seinen Kopf auf die Theke drückt, was von Kasami zuerst missverstanden wird. Er dann realisiert, dass er Amuro ihn dadurch vor einem auf ihn zufliegen, von hinten zufliegenden Glas geschützt hat. Man hat in der Einstellung vorher schon gesehen, dass da auch andere Leute in der Bar sind, die wohl nicht so gut miteinander klarkommen. Und das, in deren darauf folgendem Streit flog dann halt das Glas auf Kasami. Den Streit löst Amuro anschließend und Kasami bemerkt dadurch dann, dass er einfach nur geschützt worden ist von Amuro, woraufhin die beiden dann anschließend beschließen, weiterzuziehen in die nächste Bar. Das ist der erste Fall, der ist relativ kurz und schnell zusammengefasst. Dann würde ich jetzt mit dem zweiten Fall weitermachen, und zwar ist das auch ein sehr kurzer Titel, und zwar hier Camel heißt der Fall. Sprich, wir wissen schon, wer wahrscheinlich auftaucht, und starten auch direkt mit Camel selber, der in Tokio unterwegs ist und mit Jody ein Gespräch führt. Offensichtlich hat er sich mit ihr verabredet und beschließt, die Zeit noch etwas totzuschlagen bis zu der Verabredung, und betritt dabei ein Café. Und man kann es sich schon denken, um welches Café es sich handelt, nämlich um das Café Poirot, wo er dann auf Amuro trifft, was ihn dann natürlich schockiert, weil er sich an seine Begegnung, an seine frühere Begegnung erinnert mit ihm. Er wird dann etwas hektisch, woraufhin dann Amuro ihn darauf aufmerksam macht, dass er auf jeden Fall etwas bestellen muss, wenn er im Café bleiben möchte, was er dann auch tut. Er bestellt nämlich einen Americano, was dann zu leichten Geplänkel zwischen den beiden führt und zu einem Austausch. Da als Schlussfolgerung dieses Austausches möchte Camel ein Gericht bestellen, wo Amuro ihn dann aber darauf hinweist, dass das zu lange in der Zubereitung braucht, sodass er sich dann etwas anderes bestellt, und zwar Sandwiches. Es kommt dann zu weiterem Geplänkel, und im Verlauf von diesem Gespräch wird Amuro ungehalten Camel gegenüber, beleidigt ihn fast schon an mancher Stelle, und so dass Camel sich im Endeffekt dazu bemüßigt fühlt, das Restaurant nach also das Café nach einer Nachricht von Jody zu verlassen und sich auf den Weg zu der Verabredung zu machen, wobei er aber dann feststellt, dass plötzlich ein sehr hohes Menschenaufkommen dass es zu einem hohen Menschenaufkommen gekommen ist, und er stellt fest, dass es scheinbar ein großes Feuerwerk stattfinden soll und dass deswegen die Innenstadt verstopft ist sozusagen, und er realisiert, dass er möglicherweise nicht mit dem Auto aus der Innenstadt rauskommt. Und als er es dann aber doch rechtzeitig geschafft hat, realisiert er oder beginnt zu überlegen, ob nicht das Verhalten von Amuro, das etwas unverschämte Verhalten ihm gegenüber, dazu gedacht war, um ihn rechtzeitig aus dem Café rauszutreiben sozusagen, dass er nicht zu spät zu seiner Verabredung kommt und nicht festsitzt mit dem Auto. Und das ist das Ende von diesem Kapitel und sozusagen die Idee dahinter. Und das erklärt dann auch das Verhalten von Amuro Camel gegenüber. Dann haben wir den dritten Fall, oder das dritte Kapitel, um ehrlich zu sein. Das trägt einen noch viel kürzeren Kapitelnamen, nämlich einfach nur Huch. Und es geht hierbei vorwiegend um die Beziehung zwischen Azusa und Amuro. Und zwar hat man direkt in der ersten Einstellung die beiden, wie sie im Café arbeiten, und Azusa hebt einen Stapel Teller hoch, wobei es dann, weil Amuro ihr hilft, zu einer Berührung zwischen den beiden kommt. Und da infolgedessen zu einem, ja, netten Moment zwischen den beiden. Anschließend kommt es zu verschiedenen Eifersuchtsszenen. Zuerst ist Azusa eifersüchtig auf Amuros Beliebtheit unter jungen Frauen. Und danach reagiert Toru genervt oder abweisend, weil Inspektoren das Café betreten und Azusa Komplimente machen. Das bemerkt Azusa und spricht Amuro darauf an, ob er denn sauer ist, um schlussendlich ihn dann darum zu bitten, als sie realisiert, dass er gerade eine Torte mit Erdbeeren belegt, sie mit einer Erdbeere zu füttern, was er dann auch tut, was dann von den Inspektoren wahrgenommen wird, woraufhin diese natürlich Azusa für sich selber abschreiben auf eine gewisse Art und Weise. Dann anschließend nach getaner Arbeit kommt es dazu, dass Azusa in der Küche einschläft und die beiden stellen fest, dass Azusa sich dass Azusa Amuro scheinbar zu vertrauen scheint und Amuro selber sich in ihrer Anwesenheit entspannen kann, was dann zu einem Versprechen von Amuro an Azusa führt, dass er nicht weggeht und für immer bleiben soll. Am Ende des Kapitels kommt es noch einmal zu einer Szene, in der sie nebeneinander einschlafen und anschließend über ihre Träume reden, beziehungsweise eigentlich auch nicht reden, weil es den beiden zu peinlich ist. Und man sieht kurz, woran sie gedacht haben. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, während Azusa ihre Albtraumfantasie von einem großen Monster, was die Stadt angreift, hat, hat Amuro nur einen Traum über seine Mitgliedschaft in der schwarzen Organisation. Und im Endeffekt ist das Ende des Kapitels damit erreicht, als man sieht, dass die alte Frau, die man schon aus dem ersten Band kennt, die Szene, wo die beiden zusammen nebeneinander geschlafen haben, mitgekriegt hat und wohl für sich die beiden als süßes Pärchen glücklich wahrnimmt, was an und für sich ein sehr schönes Ende für dieses Kapitel ist. Und dann würde ich jetzt noch, ja. Aber es ist ja schon so, dass sich am Ende herausstellt, dass das ganze Kapitel ein Traum war, nicht wahr? Meinst du? Das weiß ich, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob Die jetzt alte Dame, okay, so habe ich das noch nicht betrachtet. die alte Dame sagt dann ja auch, ich muss wohl eingenickt sein. Okay. Also, Ah! weil man sieht ja auch, Man sieht sie schon vorher, ne? als Genau. Amuro und Azusa auch aufwachen. Sie wachen ja in komplett anderen Positionen auf, als sie vorher eingeschlafen sind. Also Amuro steht ja in der Theke und Azusa sitzt woanders. Ja. Und im Traum lehnten sie ja so mit Händchen halten direkt aneinander. Und Ja, ich glaube nicht, dass stimmt. Amuro sich im Schlaf so weit wegbewegt hat. Also für mich, gerade durch die Bonuszeichnung, ist die Implikation schon sehr deutlich, dass es eigentlich alles ein Traum von der alten Frau war. Oh, das stimmt. Das habe ich dann so nicht gesehen. Okay, ja. Ja, ich glaube, da hat mich dann die Träume von den beiden selber abgelenkt, weil das kann die alte Frau ja schlecht wissen, dass er in der schwarzen Organisation tätig ist. Aber ja, genau. Das ist ja dann sozusagen das, was dann halt passiert ist, dass die beiden über ihre Träume reden, aber halt alles davor nicht. Okay, ja. Stimmt. Das ist ein guter Einwand. Okay, dann würde ich jetzt trotzdem weitermachen mit Kapitel 4. Und zwar ist der Titel von Kapitel 4, Wächst er auch schön? Und man sieht auf dem Bild schon, dass es diesmal in dem Fall um Haru gehen wird und offensichtlich auch um eine Pflanze. Und das Ganze beginnt aber mit Kasami und Amuro, die beide auf der Arbeit sind. Und offensichtlich geht es Amuro nicht ganz, er ist nicht ganz fit, er hustet. Kasami bemerkt das und schickt ihn nach Hause, wo er dann auf Haru trifft, der ihn schon freudig erwartet und er will mit ihm Gassi gehen, wobei er auch da, also wobei Haru dann bemerkt, dass es Amuro auch nicht so gut geht, weil er nämlich auch wieder hustet, woraufhin Haru dann entschieden dazu übergeht, wieder nach Hause zu wollen. Sprich, beide, sowohl Haru als auch Kasami, sind besorgt um Amuros Zustand. Daheim macht Amuro dann Essen für sie beide und stellt auf dem Balkon, wo ein paar Pflanzen wie Tomaten und Sellerie sind, fest, dass der Selleriesetzling zugerichtet worden ist. Und es gibt natürlich nur einen Tatverdächtigen an der Stelle. Und das ist Haru dann auch bewusst, denn er versucht klammheimlich wegzutapsen, was Amuro aber nicht zulässt. Die beiden diskutieren dann darüber, sozusagen, wie man halt mit einem Hund diskutieren kann. Also Amuro ist nicht so begeistert davon, dass Haru den Setzling so zugerichtet hat. Beschließt, also nimmt aber für sich mit, dass Haru wohl offensichtlich Sellerie-Fan ist, macht dann erstmal Essen für Haru und gibt ihm dann am Ende den eigens für sich zubereiteten, also ein Stück eigens für sich zubereiteten Sellerie. Und als Haru diesen isst, spuckt er ihn eigentlich quasi direkt wieder aus, scheint es also nicht zu mögen, woraufhin die beiden dann dann nochmal diskutieren, weil, beziehungsweise Amuro sich dann noch einmal beschwert, dass Haru ja den Setzling frisst, aber den Sellerie dann offensichtlich doch nicht mag. Am nächsten Tag treffen sich dann Kasami und Amuro zum Mittagessen im Park und offensichtlich hat Kasami jetzt eine Erkältung abbekommen, woraufhin ihm Amuro dann etwas von dem Sellerie abgibt. Als dieser den dann isst und realisiert, dass es Sellerie ist, wird dann klar, dass Kasami genauso wie Haru auch kein Fan von Sellerie ist. Und das ist dann eigentlich auch schon die Zusammenfassung von diesem Fall. Am Ende gibt es dann nochmal so ein kleines Bild, wo man dann wieder sieht, dass Haru erneut den Setzling offensichtlich zugerichtet hat. Das heißt, davon kann Haru wohl die Finger nicht lassen, auch wenn ihm Sellerie selber nicht schmeckt. Abschließend zu allen vier Fällen oder zu. Ich würde einfach mit der Bewertung starten. Ich finde den ersten Fall, der Barfall, der hat mir, um ehrlich zu sein, nicht so sonderlich gut gefallen. Ich finde zwar die Anspielung mit dem Blue Parrot ist halt immer nett, aber der Fall selber. Die fand ich halt irgendwie, also gerade so diese Gedankengänge von Kasami, die fand ich halt irgendwie alle etwas komisch und auch in der ganzen Geschichte, ich hatte das Gefühl, der Fokus war so sehr auf Kasami, dass man dann gar nicht verstanden hat, was eigentlich Amurus Intention hinter der ganzen Geschichte wirklich waren. Ich meine, klar, es war am Ende ja wirklich nur freundschaftliches Geplänkel, aber die Geschichte wurde halt in sich selber nicht aufgelöst. Das fand ich irgendwie. Weiß nicht, der Fall hat mich, also das Kapitel hat mich auf jeden Fall nicht so überzeugt. Ich finde auch gerade dieses Kapitel, ich hatte es ja schon im letzten Podcast erwähnt, ich mag nicht, wie Kasami in Zero's Tea Time dargestellt wird. Und dieses Kapitel in diesem Band allgemein, gegen Ende gerade, aber jetzt hier auch schon ganz zu Anfang, diese übertrieben komödiantische Darstellung von Kasami, der eigentlich mal ein ernster Charakter war in den Filmen, gefällt mir überhaupt nicht. Und das, also klar, Zero's Tea Time ist eher komödiantisch angelegt und es gibt viel mehr Comedy-Situationen. Was mich vielleicht aber auch so ein bisschen daran stört, ist, dass der titelgebende Charakter Amuro von dieser Comedy ja nie betroffen ist. Also Amuro ist immer cool und macht coole Dinge und alle Charaktere um ihn herum werden so ein bisschen komödiantischer dargestellt. Und Kasami erwischt es wirklich am schlimmsten, der hier in dieser Bar. Gut, ja, kann man vielleicht sagen, er trinkt auch irgendwie, aber in dieser Bar wird er ja, in diesem Kapitel wird er ja komplett als kompletter Loser-Idiot quasi dargestellt, der irgendwie gerne Amuros Beachtung will und es ihm mal Vornamen zu nennen und so. Und mit dem allen drum und dran gefällt mir das allein schon wegen Kasami überhaupt nicht. Und auch ansonsten, deswegen gefällt mir die Comedy in dem Kapitel auch nicht. Und auch das ganze Setup, naja, irgendwie ließ viel zu wünschen übrig, auch wenn natürlich die Easter Eggs cool sind, mit dem Blue Parrot und natürlich auch mit der Barkeeperin, die wir ja auch aus Detective Conan kennen, aus Band 81, in dem Fall, wo Kogoro und Conan in der Bar sind. Ist ja dieselbe gute alte Barkeeperin, die damals auch im Schlüsselloch war. Ja, aber das reißt für mich in dem Kapitel nicht raus. Gerade, weil ich fände es schon schwach, wenn Kasami sich ein bisschen vernünftiger verhalten hätte. Und gerade mit dieser Aspekt von Kasami hat mich dieser Einstieg in den Band schon mal schlecht gelaunt zurückgelassen. Ja, also ich sag mal, schlecht gelaunt hat er mich nicht zurückgelassen, aber es war ja so ein bisschen durchwachsen, sage ich mal. Also um bei den guten Dingen anzufangen, ist halt ja erstmal das Setting, die Bar und dann natürlich die liebe Yuzuki Fukui, so heißt die Barkeeperin, die habe ich sofort im Gedächtnis gehabt, als ich sie gesehen habe und dachte, hey, das könnte auch die aus Conan sein, bis ich dann ja mich damit beschäftigt habe und nachgeguckt habe und festgestellt habe, ja, dass es sie wahrscheinlich ist, weil es ja auch die gleiche Bar ist. Ja, dann die Anspielung, wo Kasami dann das Getränk nochmal umentscheidet. Ja, fand ich auch einen netten Gag. Und was mir auch ja ganz gut gefallen hat, so von der Zeichnung her, war, als ja Kasami sich da so ziemlich betrinkt und seine Sicht verschwimmt, wie das so dargestellt wird, dass halt so Amuro, dann, den er ja dann sieht, so komplett mit Wellenlinien gezeichnet dargestellt wurde. Also das hat mir schon ganz gut gefallen, weil man sich so gut in den betrunkenen Kasami hineinversetzen konnte. Und so diesen Stil habe ich ja auch noch nie groß in einem Manga gesehen, wobei ich glaube ich auch noch nie einen Manga gelesen habe, wo sich einer total betrinkt. Ja, aber ansonsten, ja, wie Lasse schon sagte, ist irgendwie das, der Inhalt hier irgendwie wenig aussagekräftig und ja, es ist halt auch irgendwie so, dass Kasami hier halt so als bemitleidenswerter Typ dargestellt wird. Also so, er wirkt hier wirklich so wie einer, der nichts auf die Reihe kriegt, der ja ohne Amuro nichts wert ist und der auch wirklich so in Selbstmitleid versinkt jedes Mal und so von sich selber sagt, ja, ich kann ja gar nichts und ja, hab nichts drauf und ich bin es überhaupt nicht wert, dass du mit mir zusammenarbeitest, so in diese Schiene. Und das ist ja nun mal, wenn man sich jetzt allein Film 22 anguckt, das ist ja überhaupt nicht so. Also, wenn er wirklich so ein Loser wäre, dann wäre er nicht in dieser Position, in diesem Team, in dieser Sicherheitspolizei. Und ja, hier ist das daher ein bisschen, wenn nicht sogar sehr, sehr schade, wie das Bild hier wieder rüberkommt, weil ja, wir haben die Kritik von Lasse im letzten Podcast gehört, hier gerade eben auch nochmal. Und das macht es nicht besser, dass Kasami hier dann irgendwann wieder mal als ernsthafter Ermittler dargestellt wird. Wenn jetzt Leute mit Zero's Tea Time anfangen und damit dann durch sind, dann haben die am Ende doch von Kasami so ein Bild, ja, das ist ein Loser, der nichts auf die Reihe kriegt. Und dann lesen sie den Manga oder gucken den Film und dann sehen die den und dann denken sie, ach, das hier ist der Loser, der nichts auf die Reihe kriegt. Also, und ja, das finde ich sehr schade, dass dieses Bild hier vermittelt wird. Ich finde auch, also es ist ja eigentlich auch, es soll ja eigentlich um Amuro gehen. Und ich finde, deswegen stört mich das Kapitel halt zusätzlich noch. Ich finde halt, dass ich, ja, danke für die Action, danke für die coole Aktion. Aber eigentlich würde ich ja denken, dass ich in so einem Manga die Gedankengänge von dem Charakter also kennenlernen kann. Und das ist halt genau das Kapitel nicht. Also ich kriege nicht einen Einblick in die Gedankenwelt von Amuro. Und das finde ich halt eigentlich schade für einen Band, der ja genau das irgendwie ermöglichen sollte, in meinen Augen. Naja. Ja, dann würde ich direkt zum zweiten Punkt kommen mit Camel. Ja, haben wir ja eben gerade schon so ein bisschen gehört. Die Zusammenfassung haben wir ja gehört. Und ja, ich finde hier sehr gut, dass ja Camel hier auftritt sozusagen, dass er ja hier auf seine Pause sozusagen macht, wo er gerade mit Jody telefoniert hat. Wie das Ganze in Kornengrad zeitlich einzuordnen ist, weiß ich nicht. Na, zumindest so ein bisschen, als ich dann sehe, wie er, ja, nachdem er auf Amuro getroffen ist, die Situation finde ich da dann ja sehr, ja, angespannt, seltsam. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Auf jeden Fall, ja, es ist sehr interessant quasi. Also ich nehme mal die Szene, spielt darauf an, nachdem wo Camel da vor dem Krankenhaus auf Jody reingefallen ist oder wo ihn Amuro so provoziert hat, da diese Szene war das vermutlich. Und jetzt trifft er ihn da im Café, wo er ja ganz normal arbeitet. Also allein das finde ich schon so seltsam, weil sie ja total ernste Berufe haben und eigentlich Todfeinde sind. Und jetzt auf einmal ist Amuro da und bedient ihn ganz normal und ja, dann so, ja, die Gespräche zwischen den beiden sind auch so, ja, sehr merkwürdig. Also ich finde die ganze Situation so ein bisschen seltsam, so von Camel auch so. Also weiß ich nicht, irgendwie fühle ich mich selber so ein bisschen seltsam, wenn ich das so höre, weil ich finde es halt merkwürdig, dass, ja, wie gesagt, sie sind eigentlich Todfeinde, aber jetzt müssen sie irgendwie miteinander auskommen in diesem Kapitel. Also ja, finde ich eine sehr seltsame Situation. Ja, aber dann am Ende halt auch so, dass er dann irgendwie das irgendwie total vergessen hat und denkt, ja, jetzt sollte ich mich bei ihm bedanken. Also finde ich alles irgendwie sehr verwirrend, so diese zwei Fronten, die dann irgendwie doch miteinander klarkommen, also. Naja, aber Todfeinde sind sie ja nicht, sie sind beides Polizisten. Es ist nur so, dass Amuro halt seinen einseitigen kindischen Hass auf das FBI hat, weil er halt ein japanischer Nationalist ist, der sagt, das FBI hat hier nichts zu suchen, aber Todfeinde sollten sie hier ja schon nicht mehr sein, eigentlich. Ja, aber weiß Campbell denn schon, dass er zur Sicherheitspolizei gehört oder sieht er ihn immer noch als Bourbon von der Organisation? Naja, wir sehen ja die Szene als Flashback, wo sie sich in der Schule treffen. Ach, das ist da. Die Schule, okay, alles klar. Also das ist ja der scharlachrote Prolog. Außer das Kapitel spielt jetzt in den 10 Minuten zwischen Kapitel 893 und 894, wo Campbell irgendwie Zeit hat, müsste er es da eigentlich schon wissen. Okay, ja, dann vergesst meine Szene, dann hatte ich mich da vorhin geirrt bei der Szene, dann ja, ist das Ganze so ein bisschen anders und ja, müsste ich nochmal neu bewerten, aber egal. Na, es trifft ja schon ungefähr zu, also grundsätzlich. Amuro mag ja wirklich das FBI nicht, das ist ja unabhängig davon, dass er bei der Organisation ist. Ich finde am Ende des Kapitels, für mich funktioniert diese Pointe des Kapitels nicht oder der Sinn, irgendwie nicht, weil am Ende ist ja so der Twist, Amuro ist doch eigentlich, hat das nur gut gemeint und Campbell lächelt so und ich muss mich eigentlich bei ihm bedanken. Und ich finde, diese Pointe fällt für mich komplett flach, weil ich finde, Amuro steht in diesem Kapitel nicht am Ende irgendwie, ach, der Amuro, der meint es doch nur gut. Da, ich finde, Amuro steht hier wie ein ziemliches Arschloch da, ehrlich gesagt, der Campbell die ganze Zeit aus dem Café mobben will, aus eigentlich hehren Motiven quasi, aber das, ich finde, das lässt ihn am Ende nicht in einem guten Licht dastehen. Für mich. Für mich hat das nicht funktioniert. Nee, finde ich auch nicht. Also, gerade auch, wie gesagt, am Ende, bevor Campbell geht, so da hackt er ja so richtig auf ihn ein und das passt überhaupt nicht zu seinem Image als kundenfreundlicher Kellner. Zumal, es kommt ja auch die Nachricht von Jody zu demselben Zeitpunkt, wo er dann aufbricht. Und ich frage mich halt, ob es wirklich überhaupt, also es hätte ja wahrscheinlich viel mehr Sinn gemacht, wenn Amuro einfach direkt ehrlich und offen gewesen wäre und gesagt hätte, du, hier findet heute ein Feuerwerk statt, guck mal, dass du rechtzeitig aus der Innenstadt wieder rauskommst, das hätte das Ganze wesentlich erleichtert. Ich verstehe nicht, warum man das nicht einfach offen sagen kann. Ich meine, dann hätten wir kein Kapitel und dann hätten wir da keine Story, aber ich weiß nicht. Also von mir aus können wir auch eine Story haben, wo die Comedy darauf aufbaut, dass Amuro einfach unfreundlich zu Campbell ist, aber dass man am Ende dann diesen Twist machen will, zu sagen, ah, der Amuro, der kann nicht ehrlich sein, so mit dem FBI, weil er mag sie eigentlich nicht, aber er will doch schon nur was Gutes für Campbell, also quasi im Japanischen würde man sagen, eine Tsundere, quasi ist Amuro hier so ein bisschen, aber ja, dass man diesen Turn am Ende reinbauen wollte, nee, also das fand ich nicht gut. Nee, also, hat für mich nicht funktioniert. Wie gesagt, ich habe auch nicht verstanden, warum er das nicht einfach so direkt gesagt hat, ja, hier. Vor allen Dingen auch fand ich, als Campbell dann gefragt hat, ja, wie lange würde das Essen denn dauern? Das sagt er, da reagiert er ja gar nicht drauf. Und sowas hasse ich ja, wenn man auf eine Frage überhaupt nicht reagiert. Ja, also das, naja, das einzig Gute an diesem Kapitel ist, dass Campbell zumindest nicht die Kasami-Treatment bekommt, weil Campbell wird in diesem Kapitel zwar schon ein bisschen komödiantisch dargestellt, aber finde ich im selben Rahmen wie am Hauptmanga. Nachdem er als Red Herring durch war, ist er ja gleich im nächsten Fall schon ein bisschen komödiantischer, wo er da von Mitsuhiko des Mordes beschuldigt wird, weil er da im Treppenhaus läuft und dann da rumstammelt und dann irgendwie Jody sich als seine Freundin ausgibt. Da wird Campbell ja schon relativ schnell kriegt ein bisschen komödiantischen Einschlag manchmal, aber wie es im Hauptmanga auch nur so ein kleiner Einschlag ist, finde ich, dass das hier auch nur so ein bisschen portioniert war, anders als bei Kasami. Campbell hat es gut erwischt, finde ich. Zum nächsten Kapitel, wenn wir dazu kommen wollen. Ich hatte ja das vorhin schon angesprochen mit Traum und das ist auch relativ wichtig, weil, wenn ich mich recht entsinne, für dieses Kapitel gab es damals in Japan im Internet einen ziemlichen Shitstorm, weil Amuro ist ja gerade dadurch populär geworden in Film 20, dass es die vielen Fuyoshis, nennt man sie, oder Boys Love Fans gibt, die eine romantische Beziehung zwischen Akai und Amuro toll finden und sich das gerne vorstellen wollen. Und wenn dann hier der Manga heftig doll darauf hindeutet, dass Amo vielleicht was eine Hetero-Beziehung mit Azusa anfangen könnte und nicht mit Akai, dann wird es für die, die lieber dann sich ein homosexuelles Pärchen vorstellen, natürlich, da zieht man sich deren Zorn auf sich. Und das war damals, gab es schon so ein bisschen Backlash dagegen. Und obwohl es ein Traum war. Und Aoyama musste tatsächlich hinterher auch nochmal sagen: Hey, alles gut, Amoros wahre Liebe ist Japan. Ja, wissen wir aus dem 22. Aber er musste das in seinen Animal Crossing Botschaften nochmal hier so sagen: Ey, keine Panik. Sein Lover ist immer noch Japan. Und das ist dann vermutlich auch für die Fans so der letzte Ausweg gewesen, dass das alles ein Traum war, beziehungsweise diese Erklärung. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Bonuszeichnung, die ist ja eben Bonus jetzt im Band, dass die nochmal hinzugefügt wurde, mit der, dass es die Oma direkt sagt, dass die auch eingeschlafen war und dementsprechend geträumt hat. Dass es nochmal direkt so gemacht wurde, weil man eben dieses negative Feedback doch lieber nicht haben wollte. Und nun ja, ich habe damit kein Problem. Habe kein Problem mit dem Pairing Azusa Amuro und ich bin auch kein Fan davon, von diesen Fuyoshi-Pairings. Deswegen, naja. Also ich finde, man merkt auch so ein bisschen, dass es ein Traum ist, beziehungsweise nichts Normales, weil sowohl Amuro als auch ein bisschen Azusa sind schon relativ anders. Also gerade Amuro verhält sich ja so, wie er sich sonst nie verhält. Nämlich quasi als stereotypischer Eifersüchtiger, dem das nicht gefällt, wenn Azusa mit den Polizisten flirtet. Und deswegen, weil sie eben auch so ein bisschen anders sind, ja, ich weiß nicht, es ist ja nicht wirklich Comedy, so also ein bisschen vielleicht. Und so wirklich romantisch ist es ja im Endeffekt auch nicht, wenn es ein Traum war, obwohl es die Szenen gibt. Und deswegen finde ich das auch so ein bisschen schwer, am Ende zu sagen, was man jetzt davon halten soll. Ich finde das allerdings mit dieser Hintergrundgeschichte, hat das alles irgendwie auch so einen faden Beigeschmack. Ich finde, die Oma ist ein cooler Charakter. Ich glaube, das kann ich von dem Kapitel mitnehmen. Die taucht ja relativ häufig auf und ich finde, die ist eigentlich ganz witzig. Also ich persönlich finde, ja, die Story, wie gesagt, sie war ein Traum, aber so fand ich es eigentlich ganz gut. Mir gefällt auch der, ja, der, wie heißt das hier? Das zweigeteilte Coverbild oder wie man das so nennt, wie die beiden da ihre Essen und Tee und so servieren, das finde ich sehr schön. Hätte ich gerne in Farbe gehabt, aber ja, wollte Egmont wohl nicht. Ansonsten, ja, also ich fand die Szenen eigentlich sehr schön, so dieses Romance-mäßige hat mir gut gefallen, so dass man dann eben am Ende da gemerkt hat, dass es nur ein Traum war. Also ich fand, das hat man spätestens eigentlich in dem Moment gemerkt, als Amuro da Azusa mit der Erdbeere füttern soll, mitten im Café und so. Also finde ich, das passt so überhaupt nicht. Also in Japan ist ja die Beziehungen, glaube ich, offen zeigen, auch generell ziemlich, ja, nicht so gerne gesehen. Also ich glaube, selbst Händchen halten ist in Japan auf den Straßen nicht so, weil man ja, weiß ich nicht, das ist, glaube ich, da nicht so. Und deswegen hat mich das eben sehr gewundert, dass da plötzlich diese Szene halt kam. Und ja, ansonsten war es eigentlich ein recht schöner Gedanke so, dass Amuro dann da auch immer so ist und die beiden würden auch zusammenpassen, so als Pairing, aber ja, es soll halt nicht sein. Und ich habe allerdings auch ja kein Verständnis dafür, so für die Leute, die eben sagen, nein, Amuro und Akai ist das einzig Wahre und so, das geht gar nicht. So, und da hat diese Reaktion halt, die darauf. Also ich würde da, selbst wenn ich jetzt fest der Meinung bin, ja, Amuro und Azusa müssen zusammenkommen, würde ich da dann nie sagen, wenn das jetzt, oder wenn ich hier Akai und Amuro-Fan wäre und sage, das muss, und ich würde jetzt dieses Kapitel lesen und das wäre wirklich so, dann würde ich halt sagen, ja, gut, dann ist es halt so, Aoyama hat es festgelegt und würde mich da nicht groß drüber aufregen, aber da ist ja jeder auch ein bisschen anders. Olli ist voll der Romantiker. Ja, ich fand das schön. Also, ich lese sowas ja gerne. Und auch so diese Eifersüchteleien, die Azusa sah mit ihrem Schmollmund da und so. Also mir hat das gut gefallen. Ich habe übrigens noch etwas vergessen in Bezug auf den Traum, wo es nochmal ganz deutlich wird, ist hinten in den Bonus-Skizzen. Da wird nämlich bei der Erläuterung von einer Skizze zu diesem Kapitel gesagt, dass Azusas Haare ein bisschen mehr locker gezeichnet werden dürfen, weil es ein Traum ist. Also da wird das auch nochmal so direkt gesagt. Ganz, ganz direkt. Aber auch schön, dass man über sowas Gedanken gemacht wird, dass man die Haare ein bisschen unnormaler, traumhafter quasi zeichnen darf, weil dass sich bei sowas bei den Skizzen Gedanken gemacht wird, ist natürlich auch ein bisschen nette Liebe zum Detail im Zeichenprozess. Ja, dann würde ich zum Kapitel mit Haru kommen und dem kränkelnden Amuro. Ist ja mal ja sehr nett quasi, dass hier Kasami ein bisschen fürsorglich dargestellt wird, indem er sagt, ja, sie haben sich erkältet, gehen sie mal lieber nach Hause. Und ja, dann eben auch, ja, das Haru, das gefällt mir auch gut, so dieses, die Story zwischen Amuro und Haru, wie er nach Hause kommt und dann freut sich der Hund total und, oh, und dann hüpft er da rum und ja, dann sind sie halt unterwegs und ja, aber auch dann, wie der fitte Amuro dann da, der eigentlich locker joggen kann, wir aber, glaube ich, im letzten Band irgendwie gesehen, wo er da so eine ellenlange Strecke joggt, wo wir bei alle, glaube ich, nur mit dem Kopf geschüttelt haben. Und jetzt auf einmal ist der Hund schneller als er und ja, dann merkt der Hund das eben auch und da, ja, verstehe ich dann halt so Amuro dann so nicht, dass er quasi da dann seinen Hund nicht versteht, weil der ja dann so zieht und sagt, ey, ich will wieder nach Hause. Und wo er dann eben sagt, wie, was ist denn jetzt los, warum willst du denn schon nach Hause, dass er das halt so nicht merkt. Und ja, dann auch die Szene dann so mit dem Sellerie und wo der Hund dann ganz erschreckt dargestellt wird, gefällt mir sehr gut. Und ja, dann am Ende mit dem Sellerie quasi dann so, dass er das nicht mag oder vielleicht doch, würde ich es so deuten, dass er, also Amuro hat ja, glaube ich, den Sellerie für den Hund hat er nur geschnitten und ich glaube, seinen eigenen hat er gekocht und ich glaube, der Hund mag nur keinen gekochten Sellerie, wie Kasami später auch. Also denke ich mal, den rohen mag er ganz gut, der da draußen auf dem Balkon wächst, ja. Von daher, die Story fand ich auch sehr schön, wie Amuro und Haru hier miteinander umgehen. Ja, mal schauen, was die sich da so noch ausdenken. Amuro sagt ja auch hier, ich ziehe die Fäden ab, also beim nächsten Mal ich einfach so fressen, also vielleicht macht das irgendwie auch einen Unterschied. Ich bin kein Sellerie-Esser myself, ehrlich gesagt, deswegen bin ich mir da nicht so sicher. Also es wundert mich, weil wie gesagt, gekochter Sellerie, also zumindest ist ja Sellerie-Stauden, was gezeigt wird, und nicht die Sellerie-Knolle, definitiv an der Stelle. Und die Stauden schmecken eigentlich, ob du sie gekocht hast oder ob du sie roh isst, in meinen Augen schmeckt das eigentlich sehr, sehr ähnlich. Es kann natürlich wirklich diese Fadengeschichte sein, also dass du halt außenrum, dass das Äußere manchmal so extreme Fäden halt hat, ist halt sehr viel Zellulose drin, aber dann würde es ja auch keinen Sinn machen, dass er dann den Setzling eher frisst, weil der ist ja dann noch, hat ja dann noch mehr, also der ist ja dann auch nicht geschält in dem Sinne sozusagen. Irgendwie finde ich das eine komische Erklärung. Vielleicht ist es auch, man weiß ja auch nicht, ob er den wirklich frisst, den Setzling. Das wird zwar immer gesagt an der Stelle, aber vielleicht, oder vielleicht nimmt er sich auch was anderes raus. Also ich finde, das geht halt nicht so klar aus den Zeichnungen hervor. Es wird zwar immer im Bonusding schon, ne? Also. Nee, im Bonusding frisst er den Setzling und dann spuckt er den aber trotzdem wieder aus. Ja. Also, deswegen macht er auch wieder Sprotz. Ja. Vielleicht will er auch einfach nur so ein bisschen graben oder so. Ja, keine Ahnung, wie das da zu deuten ist. Aber, ja. Ich fand den Fall, das Kapitel, Fall, Macht der Gewohnheit. Ja, ich fand es so ein bisschen, naja, also das einzig Gute da, also diese Szene so in der Mitte, diese paar Seiten, wo Haru halt süß ist, sind süß, weil Haru ist toll. Und aber ansonsten, dieses Ganze dann, als es dann endet mit diesem ganzen Sellerie geht, da geht für mich am Ende die Punchline von wegen, Kasami und Haru mögen beide Sellerie nicht und haben beide denselben lustigen Gesichtsausdruck, wenn er sie Sellerie schmecken. Ja, da habe ich nicht gelacht. Gut, aber da fand ich die Szene, da fand ich alle Szenen mit Haru vorher lustiger. Alles, was nicht so am Endeffekt der Kniff war, mit wie Haru sich dann so wegtapst und erst so wegbleibt und dann so ängstlich dann um die Ecke guckt, wenn Amuro ihn ruft. Und wie halt Haru quasi am ganz süßes Hundeverhalten dargestellt wird. Er schläft, dann wacht er so halb auf, im Halbschlaf hört Amuro kommen und ist dann sofort energiebereit und tanzt zu seinem Herrchen rum. Also typisch, typisch Hund eben. Das ist ganz niedlich und für mich funktioniert hier Harus Niedlichkeit besser als die versuchte Comedy. Naja. Das heißt, wir machen ein Harus Tea Time das nächste Mal für Lasse. Nur Fälle mit Haru. Aber ich muss gestehen, das ist für mich auch sehr ähnlich. Also, ja. Ja. Haru ist insgesamt das Beste an Zero's Tea Time, finde Das ich. stimmt. Ja. Was mir bei dem Fall auch noch schwer gefallen ist, ich muss gestehen, ich musste den häufiger lesen, weil ich dieses. Ich weiß nicht, ob man das hätte besser darstellen können, aber ich fand dieses, wie das gemacht, dargestellt worden ist, dass es nicht schmeckt, der Sellerie. Das musste ich auch erstmal verstehen, weil dieses Sprotz und hat, also, ne, so wie das dann immer dargestellt wird, da steht dann immer in der Sprechblase Sprotz dran. Ich weiß nicht, mit dem Begriff konnte ich irgendwie zu Beginn nichts anfangen, dass derjenige das dann wieder ausspuckt. Wahrscheinlich soll es das darstellen, aber das fand ich irgendwie, also, weiß nicht, das ging dann auch erst beim zweiten Mal lesen, dass ich das dann wirklich zu 100% verstanden habe. Aber vielleicht ging das auch nur mir so. Ja, irgendwie komisch alles, aber nicht auf die gute Weise komisch. Ein bisschen komischer wird es in den nächsten paar Kapiteln. Zuerst mal Kapitel 5, Curry verdient Respekt, also Kapitel 5 dieses Bandes, wo Kasami und Amuro sich in einem Curry-Restaurant treffen, um ein bisschen was zu besprechen, beziehungsweise Amuro sagt dann ja schnell, hier, wir sollten jetzt nicht so viel besprechen, weil auf Curry muss man sich konzentrieren. Und Kasami nimmt sich dann schon scharf, aber irgendwie nimmt Amuro alles ein bisschen schärfer als Kasami. Und das sieht Kasami und ist dann auch so, ja, dann nehme ich jetzt auch dasselbe. Und wenn Amuro sagt, na, ich trinke ja kein Wasser zum Curry, dann sagt Kasami, ja, nee, ich auch nicht. Was ihn dann am Ende ein bisschen leiden lässt, was die Schärfe angeht. Es ist so ein halber Zweiteiler, so ein bisschen, weil das mit dem nächsten Kapitel 6 so ein bisschen zusammengeht, weil die angesprochene Action, beziehungsweise die angesprochene Sache mit dem Motorradfahrer und mit dem Gangster, wird im nächsten Kapitel quasi auserzählt, wie Amuro da eben in Form einer Verfolgungsjagd den Verbrecher gestellt hat. Und am Ende von Kapitel 6 sind wir dann auch wieder im Curry-Restaurant, wo dann das auch nochmal erwähnt wird, so ein bisschen als Abschluss. Also es ist so, es hängt so ein bisschen lose zusammen, aber wenn man dann nur so ein bisschen aufmerksam drüber liest, könnte man das fast ein bisschen irgendwie verwirrt von sein. Das war für mich jetzt kein Problem, aber kann ich mir vielleicht vorstellen, weil so deutlich gemacht wird das nicht. Also da kann man vielleicht am Ende von Kapitel 6 nochmal zurückblättern und Kapitel 5 nochmal lesen und dann den Anfang. Und dann in Kapitel 7 haben wir den angesprochenen Auftritt von Sugihito Enomoto, der auch ein bisschen komödiantischer dargestellt wird, weil er immer irgendwelche komischen Sprüche drückt, Schenkelklopfermäßig, die Arthur total peinlich sind. Und Sugihito möchte gerne mit Tai, mit dem Captain, der Schildpattkatze, die da im Café Po immer vorbeischaut, die wir aus der Hauptreihe kennen, möchte mit der besser klarkommen, aber irgendwie mögen die Katzen nicht. Und Amuro kann ihnen dann so ein bisschen weiterhelfen. Es gibt einen Callback, also den direktesten Callback auf dem Detektiv-Conan-Fall, wo hier sogar explizit mit Sternchen die Anmerkung gemacht wird, Näheres in Detektiv-Conan Band 82, als auf den Fall mit dem Captain und den vermeintlichen Besitzern Bezug genommen wird. Und am Ende kann Amuro eben Sugihito aushelfen, dass der besser mit dem Captain klarkommt. Und am Ende sehen wir, wie Sugihito auch eine Mail schreibt, wo er ein Foto mitschickt, wo er mit dem dreifarbigen Captain kuschelt, wie er ihn knuddelt. Und damit ist die Geschichte mit Sugihito Enomoto dafür, dass er hinten angekündigt wird, auch schon wieder vorbei. Aber gut, Kemmel hat auch nur ein Kapitel bekommen. Ja, ich finde, man kann das fast so ein bisschen in Tandem besprechen, 5 und 6, weil es ja eben so ein bisschen zusammenhängt. Hier muss ich wiederum loben, weil ich finde, das ist auch im Band so ein bisschen fast nett als Beispiel dargestellt, so Kapitel 1, Kasamis Darstellung, Comedy, fand ich nicht gut. Hier in Kapitel 5, die Comedy, die finde ich tatsächlich okay, weil Kasami wird nicht als so kompletter Trottel dargestellt, sondern nur so ein bisschen so, dass Amuro halt sagt, ja, ich nehme immer das hier zu Curry. Und dass Kasami, der ja vorher geprahlt hat, dass er eine Herausforderung will, weil ihm macht das nichts aus, wenn es extra scharf ist, dass der dann sagt, ja, ich habe jetzt gesagt, das ist eine Herausforderung, also ich nehme jetzt auch das. Und ja, ich trinke jetzt auch kein Wasser. Wo er dann auch, wenn Amuro da so ganz gechillt sagt, findest du dich auch Kasami? Und er dann so mit dem starren Gesichtsausdruck so und auch schon am Lispeln ist, weil es so scharf ist, ja, das sage ich auch immer. Das finde ich tatsächlich eher in dem Rahmen, wie ich es für angemessen halte für Kasimir und wie ich es nicht übertrieben finde. Und in dem Fall finde ich die Comedy ganz gut. Und dann Kapitel 6, die Action-Szene, ja, kann man nicht viel zu sagen. Takahiro Arai, wir haben ja sein Arztziel schon mal gelobt im letzten Band, ist auch hier weiterhin sehr schön und kann natürlich hier sich ein bisschen austoben, was coole filmartige Action von Amuro angeht. Diesmal auf einem Motorrad. Gibt es nicht viel zu sagen, quasi ein Kapitel nur auf eine Action-Szene verwendet, ist aber dafür ganz nett anzuschauen. Ja, ich muss sagen, ja, danke für den Zusammenhang, in dem ich habe das mit dem Zusammenhang beim ersten Lesen gar nicht, ja, kapiert sozusagen, dass 6 eigentlich vor 5 spielt. So genau bin ich der Szenerie dann doch nicht gefolgt, von daher sehr interessant, dass das, ja, so zusammenhängt. Ich finde persönlich die Szenen im Curry-Restaurant, ja, wesentlich besser und ja, finde, das kann man auch wesentlich besser nachvollziehen und ja, sag hier nur, ja, Kasami hat selbst Schuld. Ich meine, Amuro sagt ja am Anfang gleich, ich nehme lieber mittelscharf und er gleich, komm, haut alles raus hier, ich nehme das komplette super hot extra scharf hier und ja, dann muss er entsprechend leiden. Hat er sich selber zuzuschreiben? Schönes Stilmittel dann eben auch, was Lasse sagte mit dem Wortfindungsstörungen. Ja, und die Szene mit dem Motorrad und so, ja, das weiß ich nicht. Da kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich zu viel zu sagen, weil man auch nicht wirklich viel mitbekommt. Das ist halt viel Action, bisschen unrealistisch, wenn man das so betiteln darf. Fand ich die Stelle, als er sich mit dem Motorrad im Kreis dreht, um den Helm wieder aufzufangen. Keine Ahnung, wie oft er sich da um sich selbst gedreht hat. Ja, ansonsten, ja, bin ich ja nicht so der Freund von den Action-Szenen, weil sie eben, ja, teilweise zu übertrieben und seltsam dargestellt werden. Bin ja da eher so ein Freund von nachvollziehbaren Sachen. Ja, aber ansonsten sind die sehr gut gezeichnet, also auch actionmäßig rasant, also man kann es alles nachvollziehen und für den actiongeladenen Amuro ist das hier auf jeden Fall das Richtige. Also, ich finde auch, der Fall profitiert enorm von diesem Twist, dass das eine vor dem anderen passiert. Also, ich habe das auch beim zweiten Mal lesen dann realisiert und ich fand das eigentlich ganz cool, weil da kann man, also, man hat halt nicht nur einen Aspekt, also nicht nur den komödiantischen, sondern halt auch noch einen anderen Aspekt. Also, in dem Fall, zwar ist es dann halt leider ein Action-Teil, aber trotzdem gibt das der Story mehr Abwechslung. Und hätte man jetzt wirklich nur dieses rein komödiantische, so wie man das ja schon im ersten Fall hat, dann wird es irgendwann auf Dauer langweilig werden, glaube ich, weil das wäre dann schon der Fall, zweite Fall mit Kasami, der auf Comedy aufbaut und der dritte Fall, wo dann halt der Fall mit Haru noch reinzählt, der auch komplett nur auf Comedy aufbaut, das wäre dann irgendwie so unausgeglichen dafür, dass man ja sagt, man hat hier drei Rollen. Und durch die Idee halt, die beiden Fälle miteinander zu verschachteln, gewinnt der Fall halt unglaublich. Deswegen, der hat mir auf jeden Fall auch Spaß gemacht, auch wenn ich, ja, auf diese Szene mit dem Helm hätte man auch einfach gut verzichten können, aber dann wäre der Teil des Kapitels, also der zweite Teil, zu kurz gewesen. Auch das, wo er da auch plötzlich auf den Containern oben ist, Ja. wo ich mich frage, wie das passiert Dann vor ist. allem, warum? Also, warum macht man das überhaupt so, wenn er schon vorher da ist? Warum stellt man sich auf den Container drauf? Das muss mir auch noch mal jemand erklären. Und Amuro hatte echt Glück, dass in diesen, als ihm der Helm abgeflogen ist, weil ihm ja quasi von dem einen Laster da die Kartons runterfliegen, da hatte Amuro echt Glück, dass in den Kartons nichts Schweres drin war, weil das hätte ihn auch locker köpfen können. Aber nun ja, das wäre dann wahrscheinlich eher ein Mord von den Detektiv Conan gewesen. Geköpft von der losen Fracht. Ja. Apropos so Aspekte, was in diesem Band bisher auffällt, was wir auch nicht bekommen werden, ist, dass am Anfang, im ersten Band, hat man sich noch so ein bisschen versucht, abwechselnd immer mal die drei Gesichter gleichwertig mal zu zeigen. Wobei man hier in diesem Band ganz klar sagen muss, dieser schwarze Organisationsaspekt fällt hier in diesem Band komplett unter den Tisch. Also wir haben nur noch Kellner und Sicherheitspolizist Amuro. Aber so Sachen wie im ersten Band, die Unterhaltung mit Wermut, die da ja die Aspekte des Bourbon-Gesichts von den Triple Face darstellen, lässt dieser Band dann komplett vermissen. Ist mir gerade nur so aufgefallen, weil wir davon gesprochen haben mit diesen verschiedenen Aspekten der Comedy einerseits und dieser Polizisten-Action andererseits. Und da ist mir halt nochmal bewusst geworden, welcher Aspekt hier komplett fehlt, Ja, nämlich der Organisationsaspekt. ist mir auch aufgefallen. Ich fand das auch sehr, sehr schade. Also ich hatte ja noch die Hoffnung wegen dem Camel-Fall da drin, dass das dann dadurch irgendwie abgedeckt ist. Aber im Endeffekt ist es das ja auch nicht. Ich meine, die zwei Sa Sachen, die dann da mit der an als Anspielung drin sind, machen halt keinen ganzen Aspekt eines dritten Gesichtes aus. Und das ist halt einfach schade, weil das ist ja eigentlich das, was immer so ein bisschen angepriesen wird. Am ehesten fällt dann noch die eine Seite drunter, wo er in dem Serverraum steht, im nächsten Kapitel. Und über dieses Kapitel und die restlichen des Bandes erzählt uns jetzt Olli noch ein bisschen was. Ja, der Kapitel trägt den Titel Ich bin auf den großen Fang aus. Und da denkt man natürlich gleich an Fische. Ja, und da sind wir eigentlich auch direkt im Geschehen drin. Wir sind im Café Poro. Wo sollten wir anders sein? Und dort ist Midori mit Vornamen heißt sie. Kuriyama, ja, Midori, ne? Hier können wir mal vorne gucken, hier, ob der Name Midori ist. Ist im Café zu Gast und sie unterhält sich mit Asusa. Und dann sagt Asusa halt, dass sie Fisch selber zubereiten kann, was ja nicht jeder kann. Das muss man können, ist sozusagen ein Talent. Und ja, Amuro ist da auch so ein bisschen mit bei, geht seiner Arbeit nach im Café und die beiden Damen unterhalten sich dann eben darüber und Midori fragt, warum denn eigentlich nicht Fisch im Café Poro angeboten wird, weil da gibt es ja auch Mittagessen. Und ja, dann verabschiedet sie sich und der Tag neigt sich dem Ende zu. Dann sehen wir eben, was Lasse schon sagte, diesen Organisations-Bourbon, wie er in einem Serverraum steht und da mit einem Computer irgendwas hackt, auf einen USB-Stick zieht und ja, dann in sein Auto steigt. Dann sehen wir eben eine Szene, wo er vor der Villa Kudor steht und einen Blick ins Fenster erhascht, wo Subaru Okiya hinter den Vorhängen steht. Kennen wir vielleicht auch noch aus dem einen Detektiv Conan-Band. Naja, dann geht Amuro nach Hause, begrüßt seinen Hund und ja, sagt dann zu ihm, dass er rausgehen möchte mit dem Hund und hat auch schon ja ein bisschen Equipment dabei, so eine riesige Tasche und irgendwas Längliches auf dem Rücken, wo man denken könnte, das sind Skier. Und ja, das stellt sich aber raus, das sind keine Skier, sondern das ist eine Angelrute, denn er fährt mit Haru zu einem, ja, wie nennt man das? Ist das ein Pier? Da, wo schon ein älterer Herr sitzt und immer seine Angel auswirft. Da fährt er auch hin und fragt ihn dann erstmal, ob es okay ist, dass er seinen Hund dabei hat, weil beim Angeln ist die oberste Regel, glaube ich, dass man eben ruhig ist, weil sonst kommen keine Fische. Und der Hund, also Haru, ist aber ein ganz lieber und gibt überhaupt keinen Laut von sich und ja, ist genauso geduldig wie Amuro und ja, wartet sozusagen auf den Fisch. Allerdings müssen sie noch ein bisschen länger warten, denn der alte Mann hat schon was gefangen, Amuro aber noch nicht. Das, was er fängt, ist viel zu klein, das wirft er wieder ins Meer zurück. Und dann angelt er weiter und erinnert sich ja an seine Jugend, wo er mit seinem Jugendfreund da, jetzt, das ist glaube ich Scotch, wie ist das? Jetzt kommt mich gerade auch nicht auf seinen richtigen Namen. Denn mit dem hat er wohl in der Kindheit damals auch zusammengeangelt und daran erinnert er sich. Und dann fischt er plötzlich eine riesige Meerbrasse, also jetzt in der Gegenwart, der Toru, eine riesige Meerbrasse aus dem, ja, Meer, sag ich mal, ist das. Und ja, diese große Meerbrasse nimmt er dann mit in das Café Poirot und bereitet daraus ein köstliches Mahl zu, was er dann eben Azusa und Midori präsentiert. Und die beiden finden das echt super lecker und Amuro sagt nur, ja, ist auch ein absolut total frischer Fisch. Und ja, damit endet dann dieses Kapitel um den Fisch. Und dann, ja, geht es mit Balsam für die Seele weiter. Und dieses Kapitel ist im Zusammenhang zu sehen hier mit Kapitel 10. Diesmal ist der Zusammenhang offensichtlich. Ich habe den auch gecheckt, nicht so wie vorhin. Ja, und es geht im Prinzip erstmal damit los, dass ja Kasami und Toru zusammen ja unterwegs sind und haben, glaube ich, gerade Feierabend oder so. Und Amuro sagt dann nur zu ihm, dass Kasami ja immer so ein fleißiger Mitarbeiter ist und die ganze Zeit nur arbeitet. Und dass es eben auch wichtig ist, dass man auch mal Pause macht und sich Zeit für sich gönnt. Und gibt ihm sozusagen frei oder wünscht ihm einen Feierabend. Ich glaube, er gibt ihm einen freien Tag. Und ja, er bedankt sich dann, sieht dann auf seine Uhr und grinst so ganz dämlich, weil er anscheinend irgendeinen bestimmten Termin hat. Und ja, wir kriegen dann nur mit, wie er in sein Auto steigt, sein Smartphone rausholt und irgendein Game anfängt zu spielen. Und ja, das ist schon mal sehr seltsam. Er freut sich aber, dass er eben frei hat, um an so einem In-Game-Event teilzunehmen. Und er ist in dem Spiel so ein Samurai, der zwei Schwerter führt. Und ja, er ist nicht alleine in diesem Spiel, denn er hat da noch in-game eine Bekannte, die nennt sich Ray und der Avatar sieht, hat zufälligerweise Ähnlichkeit mit Amuro, nur dass er in weiblicher Form dargestellt ist. Und Kasami freut sich halt immer, wenn die da ist, weil ja, die ist halt so mit seine beste Freundin halt in dem Spiel und er kann total locker mit ihr umgehen und freut sich immer, wenn sie da ist. Und ja, dann machen die sozusagen so ein bisschen Gaming zusammen. Und dann lernt Kasami halt die neuen Fähigkeiten von Ray kennen, dass sie plötzlich noch eine neue Klasse gelernt hat. Und ja, so kämpfen sie halt munter weiter. Und ja, dann wird Kasami mal ganz kurz gestört, als er angerufen wird. Dann macht ihm das aber nicht. Dann geht er aber sofort wieder ins Spiel und dann spielen die beiden halt weiter und man sieht halt, was die alles so in-game drauf haben, welche Berufe die erlernen können und dann kommen sie so ein bisschen in Smalltalk und die Ray im Spiel sagt dann, dass sie auch im echten Leben drei Gesichter hat und Kasami denkt dann, drei Gesichter, kommt mir bekannt vor und dann denkt er sofort an, ja, seinen Chef, an Ray, und der hat ja auch drei Gesichter, wie es immer angesprochen wird. Und damit endet dieses erste Kapitel sozusagen in dem Cliffhanger. Wir haben aber zum Glück das nächste Kapitel halt, was direkt daran anschließt. Und das heißt, nur ein bisschen Gaming passt also zum Thema des Spiels. Und ja, dann ist sozusagen der nächste Tag. Kasami trifft wieder auf Amuro und sie unterhalten sich so ein bisschen. Und ja, da fragt dann Kasami seinen Vorgesetzten so ein bisschen nach seinem Privatleben. Und er, also Amuro, sagt dann, dass er selber etwas zocken will, aber seinen Kollegen soll da halt davon nichts gesagt werden, weil er ist der coole Amuro und er kann da nicht das Bild haben, dass er so ein Zocker ist, der wie so ein kleines Kind da vor seinem Gameboy hängt oder so. Naja, und Kasami, wir erinnern uns an das letzte Kapitel, hat ja quasi für sich festgestellt, dass Ray in-game auch Ray out-game sein könnte. Also Amuro ist Ray in seinem Spiel und das ist natürlich sehr seltsam, weil eigentlich ist das ein weiblicher Avatar und ja, das macht ihm so ein bisschen zu schaffen und beeinflusst auch seine Reaktion im Spiel, weil er plötzlich so förmlich mit der weiblichen Ray umgeht und gar nicht mehr so locker mit ihr drauf ist und nicht mehr seine lockeren Sprüche fallen lässt und so, weil ihn eben dieser Gedanke nicht loslässt, wer denn Ray in Wirklichkeit ist. Und dann schreiben sie halt in-game immer in dem Chat und dann kommt auch immer wieder noch raus, dass die Ray in-game auch gerne kocht und in einem Café immer ist und alles passt exakt auf Amuro. Und ja, Kasami ist dann so ziemlich geschockt, ja, dass Ray in-game und auch sein Vorgesetzter im Prinzip in der wirklichen Welt ist. Und ja, damit wird er sozusagen allein gelassen. Und wir gehen dann noch ein bisschen weiter ins Café Pyro, was schon geschlossen hat am Abend. Und dann sehen wir halt, ja, dass Amuro und Azusa auf ihren Handys auch irgendein Spiel spielen und sich halt freuen, dass sie das hingekriegt haben, dieses Game-Event. Und dann ist da auch Frau Tsuruyama, die ältere Oma, die wir schon kennen. Und dann werfen wir einen Blick auf ihr Smartphone und sehen da den weiblichen Ray-Charakter. Und ja, damit wissen wir sozusagen, wer sie ist. Und dann wird eben auch nochmal von der alten Dame erzählt, was sie so gerne in ihrem Leben halt macht und dass sie eben auch gerne verschiedenere Dinge macht. Und deswegen sagt sie über sich selbst, dass sie drei Gesichter hat. Und ja, somit löst sich das Ganze auf. Und ja, am Ende treffen nochmal Kasami und Amuro, so heißt er, aufeinander. Und Kasami streitet natürlich sofort ab, dass er irgendwelche Spiele spielt, weil er einfach zu geschockt ist über das, was er rausgefunden hat. Ja, damit sind wir am Ende des Bandes angekommen und haben dann nur noch unsere Zeichnungen, die Lasse ja vorhin schon erwähnt hat. Um nicht gleich zu negativ einzusteigen, möchte ich erstmal von meiner Seite ein paar Fun Facts. Wenn man das nicht so richtig sieht, kann man das Panel, wo Amuro und Azusa ihr Gacha-Game oder was auch immer die da spielen, angucken. Dann kann man einmal den Band umdrehen, dann sieht man Azusas Bildschirm so ein bisschen besser. Und da erkennt man dann, dass sie da halt scheinbar irgendein Detektiv-Conan-Spiel spielen, weil wir sehen diese ganzen Detektiv-Conan-Charakter in diesen speziellen Icons da, in dem Stile von Kaito Kid. Ganz nett. Und das Spiel, was Kasami spielt und Frau Tsuruyama, Monkolle, Monster Collection, ist eine Anspielung auf das echte Spiel Kantai Collection oder Kankolle, wie es in Japan umgangssprachlich genannt wird, welches Gosho Aoyama unter anderem sehr, sehr gerne, sehr, sehr viel spielt. Das ist allerdings in echt kein Fantasy-Spiel, sondern in dem Kantai Collection, da werden japanische Kriegsschiffe des Zweiten Weltkriegs als süße Anime-Mädchen dargestellt. Dahingegen ist das Spiel, was Kasami hier spielt, dann doch eher so ein klassisches Fantasy-Spiel, was dann vielleicht auch ein bisschen verträglicher ist für die allgemeine Leserschaft. Ja, ich würde gleich zur Bewertung kommen. Ich bin kein Fan von diesen letzten beiden Kapiteln. Man kann es schon fast ahnen, unter anderem wegen der Darstellung von Kasami, der hier erneut als kompletter Idiot dargestellt wird, der einen halben Nervenzusammenbruch da kriegt, auf der Toilette irgendwie, weil er versehentlich mit Amuro zusammenspielt und er dachte, das wäre eine Frau und oh nein. Gut, vielleicht ist Kasami Noob und hat noch nie online versehentlich mit einem weiblichen Charakter geflirtet, der in Wahrheit von einem Mann ist. Was online wo regelmäßig vorkommt, aber naja, also diese ganze Comedy, die sich daraus erschließt, dass Kasami einfach geschockt ist, oh Gott, das ist Amuro und ich war so nett zu dem oder so ein bisschen flirty und irgendwie hatte Spaß und Amuro, mein cooler Chef, ist eigentlich dann ein Gamer und ein weiblicher Avatar. Oh Gott, ah, ich habe einen Nervenzusammenbruch. Ja, hat dann dementsprechend, ist an mir abgeprallt, an meinem Kopfschütteln quasi. Und ja, auch dieser ganze Aufbau von wegen, wie Kasami mit ihm in die Nähe kommt und am Ende der Twist, ah, es war doch die Oma. Ja, das, naja, hat bei mir auch nicht gezündet. Das Einzige, was ich dann im Fall gut fand, ist tatsächlich die Oma selbst, die dann am Ende sagt, ja, ich mache hier so Blumen arrangieren und dann mache ich Gesellschaftstanz, aber meine wahre Leidenschaft ist die Gamerin. Und da finde ich halt, wie im vorherigen Fall, die Omi Tsuruyama, die ist schon eine coole Socke und die ist auch neben Haru eine der coolen Sachen an Zero's Tea Time. Und wie sie da am Ende im Café sitzt und das so sagt, meine wahre Berufung ist die Gamerin und dann am Handy da weiter hardcore zockt. Das hingegen fand ich lustig und das fand ich süß und das fand ich schön. Die ganzen restlichen von diesem Fall nicht. Und den Angelfall fand ich auch, also das Angelkapitel fand ich auch eher so, ja. Na gut, hat mal diese Doppelseite, wo man sich auch in Scotch, beziehungsweise weil dir der Name nicht eingefallen ist, Hiromitsu Morofushi. Sie sagen ja auch, hier fang ihn Zero und ja, ich habe ihn gleich Hiro. Na, Hiro und Zero. Ja, war halt ganz süß für so eine Doppelseite, aber sonst irgendwie auch so ein belangloses Slice of Life-mäßiges Kapitel, was irgendwie ganz nett ist, aber mehr auch nicht. Ja, also bei dem Fall hätte ich mir tatsächlich auch, weil es halt vorne gemacht worden ist in der Charaktereinführung, ich hätte es tatsächlich irgendwie witzig gefunden, wenn sie dann tatsächlich die Anspielung zu Band 1 mit der Autofahrt noch mal irgendwie hingekriegt hätten. Das hätte ich dann tatsächlich noch passender gefunden. So ist es halt eigentlich fast irrelevant, dass Midori da mit dabei ist, weil das hätte man irgendwie auch ohne Midori hingekriegt, wenn Azusa einfach irgendwie über Fischrezepte und sowas nachgedacht hätte. Es ist irgendwie wirklich, also sie ist da der irrelevanteste Charakter von denen, die mit dabei sind. Also Camel und der Bruder sind ja dann doch noch irgendwie relevant für die Geschichte, aber bei Midori war das halt irgendwie nur, okay, schön, dass sie mit dabei ist. Deswegen, der Fall war halt irgendwie so ein bisschen von allem und am Ende dann doch in sich selber gar nichts, hatte ich so den Eindruck. Da haben sie irgendwie versucht, zu viel miteinander zu verbinden. Dadurch ist dann halt der Fall selber einfach sehr oberflächlich, fand ich. Und zu dem anderen, also zu dem Doppelfall, ich muss gestehen, ich fand es auch so ein bisschen cringe, würde man, also würde mir jetzt dazu einfallen, dass das da schon, also so kam es mir halt vor. Ich weiß nicht, ich hätte mir irgendwie, ich weiß nicht, das mit Kasabi, das kriegen sie halt irgendwie nicht gut hin, wie sie ihn darstellen. Auch wenn es nicht bei Weitem nicht so schlimm für mich war wie der allererste Fall, trotzdem kam halt dieses irgendwie unangenehme Gefühl beim Lesen hoch, dass ich mir so gedacht habe, oh, das ist schon wieder, das ist ja schon wieder so blöd dargestellt und er so ein kleiner Fanboy und. Das ist halt schwierig, das passt eigentlich nicht. Was mir aufgefallen ist oder was ich irgendwie ganz witzig fand, war, dass er auf diesen Dosen immer Zeros Tea Time, nee, stand Tea Time drauf. Das fand ich irgendwie immer ganz witzig, auf diesen Teedosen. Scheinbar trinken die wohl viel schwarzen Tee. Das fand ich irgendwie noch ganz witzig. Und halt die Oma, aber die Oma ist halt einfach die Beste neben Haru in dem ganzen Manga. Also ich hoffe, dass die auch im, das weiß ich halt noch nicht, ob die auch dann im dritten dabei ist. Das wäre halt wünschenswert, weil ohne die Oma wird es irgendwann sch schwierig. Cringe oder auch Fremdschämen, das ist genau das. Das ist genau richtig. Ja, ich hoffe ja dann, wenn die Oma jetzt schon so präsent ist, dass die Oma im nächsten Band, das werden wir dann hören und feststellen, vielleicht auch mal ihre Charaktervorstellung bekommt. Ja, aber ansonsten erstmal wieder zurück zum Angelfall. Also fand ich die Geschichte um den Fisch und das Angeln, fand ich persönlich, war okay, ist eine nette, aus dem Leben gegriffene Geschichte. Und fand ich auch, ja, das hat gut zusammengepasst. Auch der Faden so am Anfang, dass sie sich drüber unterhalten, über Fisch und dann hat Amuro Lust auch auf Fisch und geht dann angeln und so. Die Erinnerung an seinen Jugendfreund, ja, das passt noch so ein bisschen damit rein. Also hätte nicht sein müssen, aber ist okay, dass es drin ist. Was ich finde, was überhaupt nicht passt, ist diese Bourbon-Geschichte hier, wenn man sie Geschichte nennen darf, diese Panels, wo da quasi eben dieser schwarze Organisations-Bourbon dargestellt wird, in zwei Seiten knapp, finde ich, also das wirkt so, ja, er hat ja drei Gesichter und er ist auch Bourbon und wir müssen das in diesem Band noch irgendwie erwähnen, weil wir haben es ja noch gar nicht erwähnt, deshalb muss das jetzt da einfach rein, also ich finde, das passt überhaupt nicht, das wirkt total gequetscht, reingeworfen, weil man es machen muss. Und deswegen hat mir diese Szene in dem Kapitel am allerwenigsten gefallen. Also da hätte man auch locker drauf verzichten können, auch wenn wir dann eben nicht den Organisations-Bourbon gesehen haben. Aber das hatten wir vorhin schon gehört, dass wir in diesem Band hier eher beim Sicherheitspolizist und Kaffeeangestellten sind. Ja, und das Gaming-Thema hat mir persönlich gut gefallen, weil ich spiele auch hin und wieder gerne mal das eine oder andere Game und ja, fand es daher ja schönes Thema. Ja, konnte es auch so ein bisschen nachvollziehen, dass Kas also ich war überrascht, dass Kasami halt in seiner Freizeit dieses Spiel spielt, hätte aber damit kein Problem gehabt, aber wie ihr schon gesagt habt, ich finde, er wird viel zu ja, übertrieben und naiv und jugendlich dargestellt. Allein diese Szene, wo er sein grinsendes Gesicht hat, wo er sich auf dieses Event freut, also das passt ja so, ja mal so gar nicht dann da rein. Und auch dann in der Zwischenszene, wo er dann das Spiel spielt, dann wird er angerufen, dann ist er wieder top ernst in seinem Polizistenberuf und dann wechselt er wieder in dieses Kindliche rein und ja, die Story an sich mit dem dreigesichtigen Avatar und so, da war ich auch schon so ein bisschen, dachte, ja, am Ende des ersten Kapitels, das ist wirklich Amuro, okay. Weil, aber es war halt auch so absolut seltsam. Erstmal, als ich den Charakter das erste Mal gesehen habe, wie, da ist Amuro in weiblich? War erster Gedanke. Und dann heißt sie auch noch Ray. Dass Kasami, der ja eigentlich als Sicherheitspolizist arbeitet und Ermittlungen durchführt, da nicht ermitteln kann und denkt, ja, kommt mir ein bisschen bekannt vor das Gesicht. Hey, der Name ist doch wie genau wie bei meinem Vorgesetzten. Also, dass er da halt nicht drauf, auf diese Idee gar nicht kommt, dass das sein könnte. Und dann eben auch, wo er sich ziemlich sicher ist und dann im nächsten Kapitel halt von Amuro das Indiz bekommt, ja, ich betreibe Gaming, dass er da dann nicht auf die Idee kommt, die Courage zu haben und zu sagen, hey, sag mal, bist du zufällig der, mit dem ich die ganze, also die, mit der ich die ganze Zeit spiele, einfach nur diese simple Frage zu stellen, also hätte ich in dem Moment gemacht, weil was ist verwerflich daran, einfach mal eine Frage zu stellen, also keine Ahnung. Und ja, dass es dann am Ende die Oma geworden ist, finde ich aber gut. Also die Oma ist wirklich, die Oma kriegt immer Sympathiepunkte. Also wie gesagt, die Oma ist toll und auch das Amuro und Azusa eben dieses andere Spiel da spielen, was jetzt, wo ich das auch sehe, mit Conan zu tun hat. Ich will das auch spielen. Also das finde ich auch sehr gut. Und ja, sehr schön auch, dass Lasse das erwähnt hat, an was das Spiel angelehnt ist von Kasami und der Oma. Ja, da gibt es so ein Anime von. Jetzt habe ich Lust, diesen Anime zu gucken, nur um das zu vergleichen. Ja, von daher Mir persönlich hat dieser Doppelgaming-Fall gut gefallen, abgesehen, wie gesagt, von Kasamis Darstellung. Und da sind wir wieder am Anfang, der arme Kasami. Also, ich glaube, am Ende von Zero's Tea Time müssen wir irgendwie einen eigenen Band machen oder ein Schreiben an ihn fertig machen, dass wir wieder aufbauen oder so. Also, ja, es wird echt nicht besser, wie er so dargestellt wird. Auch dieses Widersprüchliche, wo er ernster Polizist ist und gamender Junge, so. Das, es passt halt nicht. Also, kann ich schon nachvollziehen, dass Lasse von diesen Bänden nicht begeistert ist. Also ich sehe in dem, was du ja gerade beschrieben hast, dieses mit dem Ernsten, ich sehe ja schon, was sie da machen wollen. Das ist ja eben der Versuch der Comedy von wegen eben mit diesem sudden Mood Switch quasi oder Mood Whiplash. So von wegen, ah ja, hier, Gaming, lustig. Oh, jetzt bin ich der ernste Polizist, jetzt bin ich wieder locker. Und das kann ja auch funktionieren. Habe ich im Prinzip gar nichts dagegen. Nur diese Comedy-Richtung wird bei Kasami halt, finde ich, komplett übertrieben. Also er ist nicht nur so ein bisschen wacky am Game und irgendwie lustig, sondern er ist halt wirklich übertrieben da drin, jetzt plötzlich übertrieben cutesy, bisschen lustig, wacky drauf. Und das passt halt nicht. Also grundsätzlich verstehe ich das, was sie hier machen wollten. Aber diese Art der Umsetzung in die Comedy-Richtung gefällt mir nicht. Ja. Also, dass sich dann, selbst das mit, dass Kasami jetzt plötzlich ein Gamer ist, finde ich sogar okay. Also, dass halt Leute, die einen ernsten Beruf haben, da vielleicht eher so ein lustiges Hobby haben. Das fände ich auch in einem ernsten Manga okay. Was ja zum... Das stört mich dann in dem Hinsicht nicht, aber eben diese völlige Übertreibung mit Ray und dass er sich dann auf die Toilette zurückzieht und da Schweißausbrüche kriegt und... in dem zweiten Kapitel sieht es ja wirklich halb aus wie ein Nervenzusammenbruch, den er da hat, beziehungsweise an Panik. Und das ist mir dann halt, das ist dann drüber, finde ich. Und naja, auch wenn es eine Sache noch gibt, die ich an dem Fall ganz nett fand, oder an diesen beiden Kapiteln, ist, als Kasami sich hinsetzt ins Auto zum ersten Mal, ist der Soundeffekt, der in der Sprechblase dafür ist, Pflanz. Und das fand ich ganz süß, da dieses Soundeffekt Pflanz. Bestimmt. Das habe ich auch festgestellt. Ich habe es so vorhin wieder vergessen. Aber ich habe das Gefühl, dass sie einen dreigesichtigen Kasami aufbauen wollen. Vielleicht ist das das Ende von Zero's Tea Time. Es fehlt halt nur noch eins mit dem komplett Quinch-Fanboy-mäßigen Kasami, dem ernsten Polizisten, der ab und an ja auch mal auftaucht. Dann fehlt halt nur noch der dritte Gesichtspunkt. Dann hat er auch drei Gesichter. Aber ich finde halt, bei Kasami passt es halt nicht so gut. Und ich finde halt auch, bei dem letzten Kapitel stört mich ja überhaupt nicht, dass Gaming da das Thema ist oder dass er da am Spielen ist. Wie gesagt, so wie Lass es auch gesagt hat, das Problem ist, diese Interaktion oder dieses Verhalten, als er realisiert oder für sich realisiert, dass das möglicherweise Amuro ist. Das ist halt so wieder dieses extrem übertriebene Fanboy-mäßige. Ich meine, ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, ich weiß es gerade nicht, wie lange die jetzt schon bei der Sicherheitspolizei zusammenarbeiten sollen. Aber ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, dass man, je nachdem, wie lange die schon zusammenarbeiten, dass das noch so unoffen ist, die Beziehung zwischen den beiden. Also, dass er da es nicht schafft zu fragen, hey, du betreibst Gaming, sogar Amuro sagt ja, er macht es, und dann, dass er es da nicht gebacken kriegt, in einem normalen Gespräch zu sagen, hey, ich bin auch am Spielen, wo die beiden ja sogar zusammen schon mal was trinken gegangen sind. Ich meine, das ist ja, vielleicht hängt ja auch mit der japanischen Kultur zusammen, dass man da nicht alles über sich so frei preisgibt vielleicht, weiß ich nicht, aber ich finde es halt trotzdem gewöhnungsbedürftig. Wenn wir bei diesen drei Gesichtern von Kasami in diesem hypothetischen Szenario bleiben würden, dann ist das so ein bisschen wie der Band selbst, auch wie mit Amuro, denn wenn wir dann drei Gesichter haben mit dem ernsten Polizisten, dem Comedy und dem dritten Gesicht, dann ist das bei Kasami so wie bei dem Band von Zero's Tea Time Band 2 für mich, weil das dritte Gesicht kommt nicht vor. Das Ärztegesicht recht wenig und dann viel zu viel von der Comedy. Und das ist auch so mein Eindruck vom Band. Und das Problem für mich dabei ist, dass, wie ich schon gesagt habe, die meiste Comedy für mich entweder nicht funktioniert hat, in einem sehr negativen Sinne, wo sie mich sogar aktiv sauer gemacht hat, oder in die mittlere Richtung, dass ich sage so, ja, ganz nett, aber Und so richtig gut funktioniert, hat das für mich in diesem Band eigentlich fast gar nichts an dieser Comedy. Und dafür ist sie halt super präsent. Die Slice of Life und eher normaleren Sachen, die sind halt süß und ganz nett und cool zu lesen so. Mit dem Angeln, wie gesagt, vielleicht manchmal ein bisschen belanglos, aber hey, dafür ist es Slice of Life. Belanglos ist ja auch manchmal gut, so als Verschnaufer zwischendurch. Nur das Problem ist, dass diese Verschnaufer zwischendurch eben nicht gefolgt sind von viel Ernstem, sondern von viel zu viel Comedy. Und diese Balance mit den drei Gesichtern und auch mit dem eben Comedy, Slice of Life und ein bisschen ernsthafter, gut, die Action, ob man das als eigener Aspekt überhaupt sehen kann, so wenig, wie sie ja auch vorkommt, auch wenn mit nur einem Kapitel was darauf verwendet wird. Naja, ja, und dann, ich habe so ein paar Szenen, die ich gut finde, und dann einige Szenen, wo ich sage, naja, und einige Szenen, die mich halt aktiv sauer machen, weil ich sie nicht gut finde. Und deswegen ist das für mich durch und durch als Band, fand ich eine sehr unausgewogene und für mich auch nicht positive Leseerfahrung. Ja, also ich fand, vom Lesen her fand ich es, wie gesagt, okay. Also es ist halt, ja, so ein entspannterer Lesefluss. Man kriegt, wie gesagt, so den Alltag von Amuro halt so mit. Also das ist so entspannt, und für was anderes würde ich Zero's Tea Time auch nicht halten, dass man so zwischendurch lesen kann. Und ja, deswegen, wie gesagt, gefallen mir die Szenen, wo er halt im Büro ist und da sein Kena-Dasein macht und so, und die Szene mit Haru und so. Das finde ich sehr schön. Das gefällt mir gut. Ja, was halt auch mir nicht so gut gefällt, ist eben, wie Lasse sagte, die Übertreibung. Das finde ich ein sehr schönes Wort. Das beschreibt diese übertriebene Darstellung von Kasami halt sehr gut, weil wir hatten auch am Ende von Band 1 schon gesagt, Kasami kommt in diesem Band nicht positiv weg. Wir können das Gleiche nochmal an dieser Stelle sagen. Und ja, das finde ich, wie gesagt, auch nicht gut, dass er hier so dargestellt wird. Auch im letzten, in dem Gaming-Kapitel, wie gesagt, da hätte überhaupt nichts dagegen gesprochen, wenn er ein normaler Gamer wäre, der in seiner Freizeit halt Spiele spielt. Das machen viele erwachsene Menschen, gerade auch in Japan, da ist das überhaupt nicht verwerflich, aber dass er eben da, wie Wieb gesagt, so als totaler Fanboy dargestellt wird, das passt eben überhaupt nicht zu dem Charakter, und das finde ich sehr schade. Und ja, was ich eben auch schon bemängelt hatte, eben diese überflüssige Darstellung von Bourbon aus der schwarzen Organisation, dieses Doppelpanel. Das hätte man sich komplett sparen können, und da würde dann halt auch fehlen die drei Gesichter von Amuro. Da hätte ich mir dann eben lieber gewünscht, dass man eben neben den Café Amuro und dem Sicherheitspolizisten, der Sicherheitspolizist wird ja hier auch eher gering dargestellt, ja, dass man da eben doch wieder die Waage halt so ein bisschen findet und auch vielleicht nochmal irgendwelche Geschehnisse aus der Organisation hätte abdrucken können, damit man eben auch beim Kernthema bleibt, Bourbon, der Mann mit den drei Gesichtern. Da kann ich Olli auch nur zustimmen. Also ich finde, das ist halt so das große Manko. Also abgesehen von Kasamis Darstellung sind das halt die zwei Punkte, die eigentlich am meisten stören, dass wenn man sagt, man möchte eine dreigesichtige Person zeigen, dann muss man halt auch alle drei Gesichter darstellen, und zwar nicht so, wie es dann halt in diesem Band geschehen ist. Und das ist halt einfach schade, weil man hat ja eigentlich mit der Person wirklich viel Potenzial. Und da fehlt es einem dann doch, wenn das eine Gesicht vollkommen wegfällt. Und vor allem, Man muss ja auch dazu sagen, dieser Sicherheitspolizei-Aspekt wird ja eigentlich auch hauptsächlich immer dann in Kombination mit Kasami beleuchtet und dadurch dann halt irgendwie wird dieser Aspekt dann auch sehr schnell und sehr häufig ins Lächerliche gezogen. Also nicht dadurch, dass Amuro selber mit seiner Arbeit ins Lächerliche gezogen wird, aber dadurch, dass Kasami dann lächerlich dargestellt wird. Und das ist natürlich dann auch irgendwie schwierig. Also das Einzige, was gut wegkommt, ist halt irgendwie immer die Kaffeearbeit. Also das Café mit Azusa und den und halt jetzt auch der Oma. Da, ich weiß nicht, das sind halt immer so die Szenen, die bleiben mir am positivsten im Kopf. Jetzt neben den ganzen Slice-of-Life-Sachen. Und ich weiß nicht, ich finde, da sollten sie vielleicht selber entweder überlegen, ob sie den Fokus shiften wollen, dass sie sagen, okay, das ist vielleicht auch das, was am besten funktioniert für uns. Oder ob sie sagen, gut, wir versuchen das mit den drei Gesichtern und sich dann aber nochmal die Mühe machen und versuchen, das auch alles ausgewogen darzustellen. Das wäre halt, also da muss man sich, glaube ich, entscheiden und das dann auch durchziehen. Ja, und ich habe auch schon das Gefühl, dass das hier in diesem Band bereits ein bisschen passiert ist, gerade was die Darstellung von Amuro als Organisationsagent angeht, ist hier, glaube ich, wahrscheinlich schon eine richtungsweisende Entscheidung gefallen. Und wenn ich mich richtig erinnere, wenn ich das in Japan richtig verfolgt habe, wird dieser Aspekt auch fast gar nicht mehr vorkommen. Naja, insgesamt. Als Fazit dieses Band würde ich sagen, ich persönlich werde diesem, also für mich persönlich wäre das keine Kaufempfehlung hier. Das ist natürlich aber auch ganz groß mit den speziellen Kritikpunkten, die ich habe, verknüpft. Wenn ich die nicht hätte, würde ich so sagen, ja, war ganz okay. Kann man vielleicht mal machen, Aber eben durch diese Sachen, die ich angesprochen habe, wäre es für mich so ein ne, eher Nicht-Kauf. Und da muss man eben für sich selber bewerten, welche dieser Aspekte, die wir genannt haben, welche dieser Aspekte für einen selbst da wichtiger ist. Und natürlich, ja, wenn man, ich finde schon, ich war ja auch nicht der größte Fan von Zero's Tea Time Band 1, aber ich finde, dieser zweite Band ist, nochmal eine Stufe unter Zero's Tea Time Band 1 von der Qualität her empfinde ich das so. Und wenn man sich den ersten Band gekauft hat und gesagt hat, ey, das habe ich voll geliebt, das ist genau mein Ding, dann kann man auch bedenkenlos zu Zero's Tea Time Band 2 greifen. Und dann ist es vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, wenn man eben so ein Riesenfan von Amuro und so ist, dann kommt man hier schon auf seine Kosten insgesamt. Und ja, aber. Wenn man so sagt, wenn man Zero's Tea Time Band 1 gelesen hat und sich danach so dachte, ja, ach, fand ich so ganz okay, aber da muss beim nächsten Mal schon mehr kommen, dann würde ich sagen, dann vielleicht Band 2 nicht unbedingt kaufen, weil, ja, also, da kommt nicht mehr. Und so muss man das halt für sich selbst persönlich abwiegen, würde ich sagen. Ja, mir ist noch eine Sache eingefallen, was mir vorhin entfallen ist. Und zwar hatten wir also beim ersten Band hattet ihr auch viel über das Atmosphärische geredet und halt darüber, dass es, also zumindest meine ich mich zu erinnern, dass es halt um diesen Wiederlesewert ging. Und den Wiederlesewert, also die Sachen sind eigentlich so vom Gefühl her gleich geblieben, einfach weil es ein, zwei Fälle gibt, die man dann ruhig nochmal lesen kann, auch wenn es ein bisschen abgenommen hat. Das zumindest ist gleich geblieben. Wenn man das mag, dann kann man es bestimmt auch wieder auch den zweiten Band sich holen. Aber wenn einem halt die Sachen, die im ersten Band einem schon negativ aufgefallen sind, wenn die einen gestört haben, dann wird der zweite Band das Ganze wahrscheinlich eher schlimmer als besser machen. Und dann sollte man sich gut überlegen, ob man sich das da den zweiten Band holt. Ja, würde ich mich anschließen. Es ist immer die Frage, welche Gewichtspunkte man für sich selber persönlich legt. Wenn man jetzt halt so, ja, ein Leser ist, sag ich mal, der gerne entspannte Geschichten so aus dem Alltag und so lesen möchte von Amuro oder generell so ein Fan davon ist, damit ist man bei Zero's Tea Time gut bedient. Weil eben, wie gesagt, die Geschichten im Café sind immer sehr abwechslungsreich und erzählen, finde ich, schöne Geschichten. Ja, ansonsten, ja, zum direkten Vergleich so zu Band 1 jetzt. Also ich hatte ja Band 1 quasi das erste Mal gelesen und Band 2 jetzt auch. Wusste ja, hatte ja vorhin keine Berührungspunkte mit Zero's Tea Time und war von Band 1 absolut begeistert, weil eben da auch sehr gut noch die drei Gesichtspunkte dargestellt wurden. Mussten sie ja auch, war ja der Anfang. Finde ich jetzt, würde ich Lasse allerdings zustimmen, jetzt in Band 2 hat das schon wieder abgenommen, weil wir eben den Organisationsbourbon, sage ich mal, abgesehen von den zwei Seiten, gar nicht kennenlernen hier. Also den sehen wir gar nicht. Die Sicherheitspolizei, hatte ich schon gesagt, hat auch abgenommen. Und wir sehen hauptsächlich den Café Amuro. Und ja, da ist dann halt die Frage, wenn man jetzt Band 1 sich geholt hat und sagt, ja, war jetzt ganz nett, aber ich bin jetzt nicht interessiert daran, weitere Stories zu lesen oder ja, nee, war nicht so meins, dann würde ich nach Band 1 an der Stelle vielleicht sogar sagen, ja, dann brecht die Serie an der Stelle ab, weil, ja, wie gesagt, da wird nicht mehr viel kommen, gerade auch eben, wenn man den Band das erste Mal kauft, mit einer Null-Erwartungshaltung, weil man es noch nicht kennt und dann eben feststellt, ja, nee, ist mir zu wenig Action oder zu wenig Mystery oder sonst was. Dafür ist die Serie halt nicht konzipiert. Sie ist halt wirklich so eher für zwischendurch und für, ja, lese ich mal so zwischendurch, blätter ich mal rein oder so. Halt so was Entspanntes halt. Gut, soweit unser Fazit zu Zero's Tea Time Band 2. Wie seht ihr das, wenn ihr eigene Meinung oder andere Meinungen zu Zero's Tea Time Band 2 habt? Oder ob ihr jetzt sagt, na, ich kaufe mir vielleicht lieber nicht? Lasst es uns gerne wissen auf connews.org, wo wir diesen Podcast veröffentlichen. In unserer Kommentarspalte könnt ihr das sehr gerne mal reinschreiben, wie euch das so gefällt. Ist ja noch ein sehr neues Spin-off vergleichsweise und da wäre es natürlich mal interessant zu wissen, wie das so bei der Detektiv-Con-Community in Deutschland ankommt. Auf connews.org versorgen wir euch abseits davon auch immer mit den neuesten News eben zu Detektiv-Con, wer hätte es gedacht. Auf unserem Con-Wiki, conwiki.org, könnt ihr alles Mögliche nachlesen, wenn ihr zum Beispiel Kapitel 641 und 642 euch nochmal ins Gedächtnis rufen wollt, in denen Sugihito Enomoto zum ersten Mal aufgetaucht ist, dann könnt ihr es dort gerne mit einer Zusammenfassung tun und ansonsten euch über alle möglichen Sachen zum Thema Detektiv Con informieren. Im Con-Forum könnt ihr euch mit anderen Fans austauschen, vielleicht auch dazu Zero's Tea Time. Und wenn ihr eher nicht so auf Foren steht, sondern etwas Moderneres bevorzugt, dann haben wir für euch auch einen Discord-Server, wo ich mit ganz vielen tollen Leuten unterhalten könnt zum Thema DetektivCon und darüber hinaus. Den Link dazu findet ihr auf connews.org/discord. Da bekommt ihr den Invite-Link dazu. Auf Social Media findet ihr uns auf Twitter, twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews, youtube.com/connews. Und unterstützen geht über unsere Amazon-Reflinks auf Patreon oder indem ihr zum Beispiel unseren Discord-Server mit einem Nitro-Abo boostet. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch, wenn ihr Fans von Zero's Tea Time seid, weiterhin viel Spaß mit der Serie beim Lesen von Band 2 jetzt und hoffe dann allgemein auch, dass wir uns im nächsten Podcast wiederhören. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend oder einen schönen restlichen Tag. Und falls ihr euch den Band gekauft habt und dazu auch eine Meinung habt, dann lasst es uns in der Kommentarspalte wissen.